Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Mittwoch, der 5.1.22 und wir sind mal wieder im Phonodrom. Ja, genau. Ja, frohes Neues. Genau, frohes Neues, auch an unsere Hörer. Ja. Bleibt gesund, bleibt uns treu, hört weiter unseren Podcast. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Genau. Nein. Das war's. Genau. Nein. Es geht noch um Dinge, die im alten Jahr passiert sind. Ja. Nochmal Barkonvent. Genau, noch weit. Das beschäftigt uns bestimmt noch lange. Aber immer wieder andere Sachen. Von daher bleibt es spannend und auch sicherlich für unsere Hörer spannend. Wir werden vor allen Dingen jetzt auch nicht nur erzählen, sondern wir werden auch tasten heute. Genau. Und zwar was ganz Besonderes, nämlich ja, Gin und Rum ohne Alkohol. Genau, das war eigentlich so unser Hauptgrund oder dieser Fokus auf dem Event. Wir waren ja auf dieser alkoholfreien Schiene oder Low-Alkohol-Schiene unterwegs und da haben wir uns natürlich speziell für diese Getränke interessiert. Mhm. Und, was ist dein Fazit? Kann mich daran erinnern, vor 2-3 Jahren, als wir waren, hat es ja so begonnen mit diesen Non-Alkoholic-Gins und ich kann mich daran erinnern, wir haben einige da probiert. Wir das, wie hieß das? Wonderleaf-Produkt probiert. Wonderleaf, genau. Genau, wie heißen sie, Rote Schrift, Gin? Siegfried. Siegfried, genau. Genau. Und da habe ich noch gesagt, naja, netter Versuch, aber es war nur ein netter Versuch. Ich habe sogar, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, es war an einer gewissen Schmerzgrenze für mich, der Geschmack. Also ich beschreibe immer so, weil Leute sprechen mich auch drauf an, und ich beschreibe das so, es schmeckt wie Spülwasser. War so eine gewisse Schmerzgrenze, muss ich wirklich sagen. Also das hat mich nicht überzeugt. Und dann war ja auch einiges, also viel Ruhe auf diesem Markt und erst so in den letzten Jahren sind neue Produkte aufgebaut. Mhm, genau, und da haben wir doch jetzt einige. Ja. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, es wird besser. Ja, deutlich besser sogar. Deutlich besser, Witz. Und, naja, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wir wollen ja noch probieren und vielleicht schmeckt es uns heute anders. Genau, das kann sein. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Frage. Ja, ich sehe gerade, mein Kabel liefert nicht den Strom, den ich brauche. Aber ich glaube, es liegt an meinem Kabel, nicht am Netzteil. Ja, es könnte an deinem Kabel liegen. Warte mal, mach das jetzt. Ja. Dann nimm doch ein anderes, warte mal, ich kann dir meins geben. Können ja tauschen, oder? Und wo ist das überhaupt angeschlossen? Hier, an dem anderen. Ja, das ist ja schlecht. Dann habe ich ja gar nicht. Nein, doch, du bist ja dem Weißen, bist du schon angeschlossen. Ach so, ja, dann ist ja alles genau, gut. Genau, wir tauschen mal. Weil ich sehe gerade nämlich, dass mein Akku nicht. Mir ist alles in Ordnung. Ja, man muss die richtigen Kabel auch nehmen, das ist richtig. Ah ja, jetzt, das sieht schon besser aus. Genau, jetzt lädt auch meiner. Ja. Genau, also das sah die letzten Jahre nicht so gut aus, aber der Markt kommt, man merkt. Ja, das ist nicht einfach mal voll im Trend. Die Leute wollen weniger Alkohol trinken. Ja, und du willst auch vielleicht mal 2 Gläser Alkohol trinken und also 2 Gläser trinken, vielleicht mal ein alkoholisches und dann was anderes, vielleicht was nicht alkoholisches, um auch da wieder irgendwie nicht zu viel zu trinken, aber auch verschiedene Geschmacksaspekte zu haben. Ja. Und da waren wir doch dann angenehm überrascht. Genau. Ja, dann lass uns doch gleich mit einer Überraschung starten. Genau. Nämlich, ja, Vogelfrei. Ja. Von Heimat. Wir müssen vielleicht sagen, die Reihenfolge, wie wir es jetzt trinken, ist nicht die Reihenfolge, wie wir es verkostet haben auf dem Event. Mhm. Aber wir müssten das jetzt machen, weil wir eine kleine Geschichte dazu natürlich zu haben. Ja, genau. Denn wir wollen das ja nicht nur einfach pur probieren, sondern, also ich würde erstmal vorschlagen, einen winzigen Schluck pur zu nehmen. Ja. Und dann wollen wir das natürlich gerne auch noch im Tonic machen. Denn das ist ja so, dass die ja dafür gemacht sind, eben auch an der Bar in Mixgetränken, also Cocktails, Longdrinks. Wenn man schon dran riecht. genossen zu werden. Und deshalb müssen wir das schon auch in Verbindung, also erstmal ein ganz winziger Schluck so, damit es auch reicht, denn wir haben hier nur so kleine Probierfläschchen. Ja. Also schon vom Geruch her sehr, sehr schön. Ja. Ja, schöner. Also vielleicht erstmal was zur Flasche. Die kleine Flasche ist ja genau wie die große. Große, ja. Nur eben klein. Um so ein sehr schöner Stopfen, auf dem auch ein kleiner Vogel zu sehen ist, neben einem Haus, auf dem Baum. Ein bisschen stilisiert, sehr schlicht, sehr zeitgemäß eigentlich. Und auf der Flasche selber, die ist weiß, ist auch ein Vogel zu sehen, auf einem Zweig, aber auch ein bisschen stilisiert und dann in einer serifenlosen Schrift vogelfrei, ohne, auf zwei Zeilen, ohne Bindestrich, ohne Trennstrich und unten dann nochmal in Großbuchstaben Heimat alkoholfrei. Auf der Rückseite stehen die Inhaltsstoffe, Wasser, natürliche pflanzliche Destillate und Extrakte, Glycerol, Konservierungsstoff, Kaliumsorbat, Säureregulator, Zitronensäure, ungehäuft, mindesthaltbar bis siehe Boden. Und dann die Nährwerttabelle und dann steht ja nochmal 50 Milliliter und die Adresse in Schweigern. Genau, das sind die Heimatdestillers, die kennt man vielleicht auch über ihre andere Produkte, die stellen natürlich auch alkoholhaltige Getränke her, gerade der Heimat Dry Gin ist, glaube ich, ziemlich beliebt auch geworden, als ein Top-Produkt. Und die haben jetzt natürlich jetzt auch in den Bereich alkoholfrei sich auch rein entwickelt. Und im Prinzip ist der Heimat vogelfrei im Prinzip ein Destillat, ganz klassisch wie aus dem Gin-Bereich, aus klar, aus Unterwasserdampf destillierten Wacholder und Lavendel. Schmeckt man ganz deutlich. Schmeckt man ganz deutlich. Das ist eben auch der Trick. Das ist ja nicht künstlich herumgenommen, sondern es wird halt destilliert. Genau. Und das macht es aus. Es wird halt viel Aufwand betrieben, ähnlich wie auch beim Alkohol, nur eben ohne die alkoholische Destillation. Genau. Und das ist eigentlich schon in gewisser Weise ein Erfolgsrezept. Und es hat eine Mitternote. Das ist deutlich. Genau. Das kommt durch den Wacholder und es hat eben auch so eine botanische Note durch das Lavendel. Deshalb ist es auch ein Riech-Gin. Genau. Was riechst du für eine Kräuter noch? Es sind noch zwei, es sind noch drei Sachen drin in dem Destillat, was das Ganze so ein bisschen noch. Schwer zu sagen. Also Lavendel rieche ich deutlich. Ja, und ich rieche ganz deutlich der Thymian. Thymian, ach richtig, genau. Du hast völlig recht, da ist noch Thymian drin. Es ist so ein bisschen, wollte ich vorhin schon sagen, ja, hätte ich es mal gesagt, es ist der Duft der Provence. Genau. Es sind die Kräuter der Provence, einschließlich Lavendel, was ja auch in der Provence wächst. Und Zitronenverbene. Zitronenverbene, ja. Genau, und das ist so die Kombination, die auch wirklich, also im Puren sehr, sehr lecker schon schmeckt. Also das kannst du problemlos pur trinken. Ja. War auch bei den New Guns auf dem Event. Und ja, die hatten aber uns an dem Stand das Ganze etwas anders präsentiert. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, die wollten uns das gleich im Tonic präsentieren. Ja. Mit Tonic von Aqua Monaco. Genau. Also auch ein Münchner Tonic. Ja. Also durchaus eben auch lokal. Aber wir hatten gleich das Gefühl, wir haben das dann auch getrunken, dass es doch besser schmecken würde mit dem Tonic von Mistelheim. Ich verweise auf die letzte Folge, da haben wir das vorgestellt. Genau. Ja. Und in der Tat, du bist dann losgegangen und hast Mistelheim geholt. Ja. Ich habe die Stellung da gehalten. Dann haben wir es mit Mistelheim Tonic probiert und in der Tat war wirklich toll. Neues Geschmackserlebnis. Neues Geschmackserlebnis. Also es war auch wirklich, man hat andere Noten rausgeschmeckt, die man, also die haben wirklich unterstützt, sagen wir mal so. Ja, ja. Und das war also ganz, ganz toll. Und Wir haben jetzt hier auch Mistelheim am Start. Ja. Es war etwas schwierig zu bekommen. Du hattest ja gesagt, es gibt das wieder im KDW. Ja, sechster Stock. Sechster Stock. Ich war also im KDW, beziehungsweise ich wollte ins KDW. Davon wurde ich zunächst mal dadurch abgehalten, dass vor den Eingängen riesige Schlangen waren, wegen einer akribischen Kontrolle des Impfstatus, was ich ja im Prinzip gut finde. Ja. Nur sie hatten es halt nicht so richtig gut organisiert. Sie hatten bei einer großen Tür in der Mitte, das hatten sie das eingeteilt, auch mit so Absperrbändern in drei Schlangen. Ja. In der Mitte die Ausgangsschlange und an den beiden Seiten die Eingangsschlange. Ja. Aber die Schlangen waren zu dicht beieinander. Ich hätte vielleicht gesagt, wir nehmen nur eine Eingang und eine Ausgangsschlange, so war das zu dicht. Ja. Und es vermischten sich halt immer die Leute rauskamen, mit denen die rein wollten, und es war eigentlich chaotisch. Okay. Und man musste recht lange warten. Das natürlich auch noch an einem regnerischen Tag, ohne dass man sich unterstellen konnte. Da hätte ich doch auch als KDW da mal so eine Art Baldachin irgendwas vorgemacht, damit die Leute nicht im Regen stehen müssen. Ja, nicht wirklich, gell? Das ist doch scheiße. Also ich fand's ungemütlich und es hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, offenbar nicht nur mich, denn innen drin war es dann sehr leer. Das war wieder sehr angenehm. Also ich hatte sozusagen das Kaufhaus für mich, sogar einen Fahrstuhl für mich. Also das Infektionsrisiko im Gebäudeinneren war dann ausgesprochen gering. Und es war auch verhältnismäßig viel Personal da, sodass man sich eben auch beraten lassen konnte. Nur ist natürlich schwierig, wenn das Personal dann nicht genau Bescheid weiß. Also ich war schließlich oben bei den alkoholfreien Getränken und habe dort, da stand eine, die hatte vorher irgendwie auch was einsortiert, Proviantlimonaden oder sowas, die muss ich auskennen. Und dann stand die da an der Kasse und dann habe ich an so einem Kassen, das sind ja immer so kleine Kassentischchen, da stand sie gelangweilt rum und ich sprach sie an. Also ich stand jetzt mit dem Rücken zu der Richtung, in die sie schaut. Mhm. Und sprach sie an und sagte, wo finde ich denn hier Tonic? Mhm. Und dann sagte sie, ja, das weiß ich nicht. Gehen Sie mal drüben zu dem Spätkauf. Nein, da ist es definitiv nicht. Die haben nämlich da oben so einen Berliner Spätkauf, genau. Also zu Showzwecken ja, genau. Eingerichtet. Ja, ja, genau. Wo man tatsächlich Cola Fanta und so, also Sachen, die man halt im Spätkauf bekommt, auch bekommen kann. Und dann drehe ich mich um. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich umdrehe, steht ganz groß Tonic und ganz groß, also direkt im Sichtfeld dieser Frau, ja. Die ich ja nicht hatte, weil ich ja mit der sprach, war das Mistelhain Tonic, nachdem ich gefragt hatte. Mhm. Da frage ich mich, die steht den ganzen Tag gelangweilt an der Kasse, wenn sie nicht gerade irgendwas einräumt. Ja. Und weiß nicht, wo sie hinguckt. Also sie guckte die ganze Zeit auf dieses Tonic. Mhm. Das heißt, sie hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen? Genau. Er hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Also, und das war erstaunlich, denn ich meine, die Flaschen sind klein, ja. Aber es stand ein ganz großes überdimensionales Schild, Tonic, ja. Da, wo ich mir denke, ja, das muss man doch sehen. Mhm. Ich hätte das ja gesehen, wenn ich auch in die Richtung gekommen wäre, aber ich kam aus der Richtung und bin dann gleich zu der Frau gegangen, die da sozusagen die Abteilung unter sich hatte. Mhm. Ja, wenn ich wieder weggegangen wäre, wäre es mir auch aufgefallen, aber naja. Okay, also suche ich die Tonics zusammen und ich wusste ja, es gibt drei, Ambition, Signature und Trend, und ich fand nur das Ambition und Signature. Ich glaube, bevor ich die wiederfrage, gucke ich jetzt hier nochmal rum, bin da alle Tonics durchgegangen, war auch ein bisschen durcheinander, muss man sagen, untypisch fürs KDW, also verschiedene Sorten standen zusammen in den Fächern. Naja, was heißt durcheinander? Sie hatten das eigentlich geschickt gemacht. Sie hatten oben den Gin. Ja. Und darunter die dazu passenden Tonics. Ach so. Und zwar dann immer von verschiedenen Firmen. Hm. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn du von einer Firma was suchst. Ja. Okay. Da habe ich gedacht, gut, aber selbst wenn die mich wegschickt, die Frau wird ja vielleicht eine Übersicht haben, irgendwas, oder kann in ihren Computer eingeben, was ich suche, und dann sagen, ob sie es haben. Genau. Also bin ich wieder hier, ich musste mich ja nur umdrehen, ich musste mich gar nicht bewegen. Ja. Und habe gesagt, ja, hier sind zwei, da gibt es noch ein drittes. Mhm. Wo ist das? Gibt's das oder gibt's das nicht oder können Sie das nachschauen? Und dann sagt die Frau mir wieder, gehen Sie zum Spätkauf. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Tja. Also habe ich gedacht, gehe ich zum Spätkauf. Okay. Und da war jetzt nun ein bisschen andere Da hatten sie irgendwie auch so einen typischen Berliner Spätkauftypen. Ja. Der mich erstmal auf gut berlinerisch geduzt hat. Und ich glaube, er hat sogar Bro zu mir gesagt. Echt? Ja, Bro. Also das war richtig voll durchinszeniert. Ja, ja. Und der Bro hat dann tatsächlich auch Kompetenz gezeigt. Nein. Und wusste, dass sie das Trend nicht im Programm haben. Okay. Und dann sagt er, ja, hat mir das auch erklärt, also sie hätten alle ganz viele Tonics und sie müssten eben aus Platzgründen das alles einschränken und deshalb würden sie immer nur von jeder Firma 2 bis 3 Sorry. In Auswahl haben. Und dann habe ich gesagt, naja, aber 2 bis 3 sind nun gerade 3. Genau. Da hätte man doch 3 auch nehmen können. Ja, nee, das sei vereinbart worden, also kannte sich da wirklich gut aus. Der Bro, also ich weiß nicht sicher, ob er Bro gesagt hat. Vielleicht habe ich das, er hatte natürlich auch den Tipster-Bart. Habe ich das nicht richtig verstanden. Also er hat mir dann erläutert, dass sie das irgendwie mit dem Vertriebler ausgemacht haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er den hauseigenen, also den Beschaffer meint oder tatsächlich den, der das liefert. Also wenn ich sage Vertriebler, müsste eigentlich der gemeint sein. Eigentlich ist der für den hausinterne Beschaffung. Genau, ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie das ausgekaspert, dass sie diese beiden nehmen und nicht die anderen. Okay. Ja gut, dann wollte ich jetzt nicht wieder zurück zu der anderen Frau. Ja. Und habe dann gleich eben auch bei ihm bezahlt und das ging dann auch alles problemlos. Da, der war sogar bereit, meine KDW-Kundenkarte vom Handy abzuscannen. Das stellen sich ja manche Verkäufer an und sagen, hey, wir brauchen die Karte und so. Mhm. Das geht nicht vom Handy abzuscannen, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber ja, es ging. Und dann konnte ich auch bargeldlos bezahlen. Das war also alles sehr hipstermäßig da im Spätkauf. Mhm. Und ja, dann habe ich noch so rumgeguckt und es war ja so wenig los. Aber dann konnte ich mich auch noch ein bisschen an der Käsetheke umschauen und so und war doch wieder ganz begeistert von der großen Auswahl, die man so hat und das ist wirklich angenehm, wenn es nicht so voll ist. Ja. Sonst ist es da oben ja immer sehr voll. Dann habe ich die neue spektakuläre Rolltreppe besucht und spektakuläre Filme gedreht mit meinem neuen iPhone und ja, das war dann doch ganz lustig und ich fand es wirklich angenehm im KDW, weil wirklich nicht so viel los war. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, große Teile sind hier im Umbau und du hast halt dann immer, läufst halt dann immer wieder vor eine Wand. Ja, ja, genau. Ja, und dann wird das Ganze ein bisschen labyrinthisch, also ein bisschen was von IKEA. Das ist schade, aber sonst ist das schon... Ist das schon ein tolles Kaufhaus, auch wenn man nichts kauft. Also einfach mal zum Angucken. Und gerade wenn alles so gut zugänglich ist, auch in der Feinschmeckerabteilung mal kein Eindrang, macht man das gerne. Da lohnt sich auch das anständig. Ich kann es nur empfehlen, wer nach Berlin kommt oder sowieso in Berlin ist, es lohnt sich auch mal im Regen anzustehen. Obwohl man da was machen müsste. Also ja. Man könnte doch auch an einem Seiteneingang irgendeine Überdachung, aber dass die Leute im Regen stehen lassen. Geht gar nicht eigentlich. Oder weiß ich nicht, Premium-Zugang, VIP mit Voranmeldung, dass du nicht anstehen musst. Ja. Ich meine, das ist doch die Kaufhauselite. Ja. Die wollen doch nicht, naja, vielleicht wenn ich wenn ich vorgefahren werde mit dem Tesla, vielleicht. Dann vielleicht schon, ja. Das weiß ich nicht genau. Naja, die Tiefgarage ist ja nur Zumute im KDW, das wollen wir gar nicht. Das wollen wir nicht machen, nee, das ist... Will man nicht, ne? Also muss wahrscheinlich wirklich vorgefahren werden. Naja, aber sonst war es, wie gesagt, Ihnen dann doch sehr angenehm. Ja. Genau. Ja, da habe ich auf jeden Fall das, also jetzt haben wir es auch hier stehen und wir hatten dann, zum Glück war das Drama auf dem Event nicht so schwierig, eine Flasche zu besorgen, die habe ich dann eingepackt. Ja, und wir haben dann vor Ort getestet. Ja. Mit dem, also erst haben wir es als pur probiert. Ja, wie hier. Dann hatten wir es probiert mit dem Aqua Monaco, genau. Er hat uns ja nicht so geschmeckt. Und haben gesagt, okay, jetzt testen wir nochmal mit, mit dem richtigen. Mit dem richtigen. Das will ich auch hier machen. Also insbesondere, glaube ich, passt das ein bisschen ganz gut dazu, weil es ein bisschen ja mehr zitrusbetont ist. Ja. Und dieses ist ja doch sehr gewürzbetont. Ja. Und dann wäre das eine gute Ergänzung. Das Trend ist vielleicht wirklich zu fruchtig. Ja. Wo das ja so ein Allrounder ist, das haben wir nun leider nicht. Können wir nicht versuchen. Und das Signature ist ja mehr, hat ja mehr Botanicals. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht nötig, weil ja hier schon Botanicals ist drin sind, ja. Ja, dann verteile ich nochmal. Oder möchtest du mal, weil. Nee, mach du mal bitte. Ich muss mich gerade noch was nachgucken hier, parallel dazu. Genau, und hatten dann auch die Gelegenheit, nochmal ein Interview zu führen. Ich finde, ich habe jetzt gerade die Notizen nicht, aber gleich bin ich soweit. Genau, hatten die Gelegenheit, noch ein Interview zu führen mit der. Kannst du sowieso nur mit einem probieren. Mit der netten Dame. Aber ich finde gerade meine Notizen nicht. Was ich gemacht habe. Mensch, habe ich es jetzt nicht aufgeschrieben? Ich habe es doch irgendwo aufgeschrieben. So, müsste das Mischungsverhältnis jetzt aus der Hand eigentlich passen. Ja, bist ja Profi. Naja, Profi, also müsste man ja abmessen, aber es nützt uns ja nichts abzumessen, wenn wir nur noch die Hälfte von 50 Zentilitern haben. Genau. Ja, dann zum Wohl. Prost. Probieren wir mal. Also in der Nase ist es immer noch. Und es ist wie das letzte Mal, ich habe einen zu tiefen Nasen und es kribbelt mir in der Nase. Ach, das ist wahrscheinlich die Kohlensäure. Ja, ist die Kohlensäure, ja. Mhm. Schön. Sehr schön. Also es kommt wirklich gut, weil im Gegensatz zu dem Aqua Monaco ist es hier eben nicht so süß. Ja. Und hat also insgesamt einen trockenen Geschmack und ist halt eine schöne Kombination. Jetzt kommen auch wirklich die Thymian-Noten nochmal deutlich besser durch. Deutlich, definitiv. Und ich finde auch die Zitrusnoten kommen auch mehr durch. Wacholder, finde ich, geht ein bisschen in den Hintergrund. In den Hintergrund. Das ist aber auch gut so. Ja. Ich finde der Wacholder, gut, der muss natürlich drin sein, damit es Gin ist, aber ich finde die Thymian und Lavendel, das Lavendel ist jetzt auch nicht mehr so deutlich. Ja, wenn man dran riecht, ist es noch. Aber es ist nicht so deutlich. Aber der Thymian ist jetzt wirklich. Genau, finde ich auch. Der Thymian kommt jetzt auch besser raus. Und es ist wirklich. Und das passt eben auch gut zu den Zitrusnoten. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schönes Getränk. Also da kann man wirklich den ganzen Abend von trinken. Und ist nachher nüchtern. Ja. Und es schmeckt wie ein klassischer Gin and Tonic. Ja, genau. Ja, das muss man wirklich sagen. Es schmeckt tatsächlich wie ein Gin and Tonic. Also ganz unverfälscht, ganz normal. Also ich würde jetzt gar nicht merken, dass ich jetzt wirklich alkoholfrei unterwegs bin. Ja, kannst du mal wirklich sagen. Also sehr schön. Ja, kann man sich dran gewöhnen. Hat auch so eine dezente Bitternote jetzt natürlich durch das Tonic. Und das macht es auch nochmal angenehm. Das ist definitiv so. Ein schönes Sommergetränk auch. Das ist wirklich erfrischend und man hat diese Assoziation mit der Provence und so. Das ist wirklich für den Sommer ideal. Genau. Ich glaube, zu dem Produkt kann uns gleich mal Franzi noch was erzählen. Genau. Wir haben uns noch interviewt. Die hat mich noch sich ganz kurz Zeit genommen, uns noch ein paar Fragen zu beantworten. Ja. Da würde ich sagen, Franzi, leg los. Ja, ich stehe jetzt hier gerade am Stand von Vogelfrei mit einer netten jungen Dame und wir haben gerade einen alkoholfreien Gin-Alternative und eine alkoholfreie Rum-Alternative probiert und neben mir steht die... Ich bin die Franzi, hi. Hi Franzi. Was machst du denn bei Vogelfrei? Also ich bin bei Heimatdestillers angestellt im Vertrieb, machst du das Operative und Administrative jeden Tag. Ich schaue, dass die Flaschen an alle Kunden ausgeliefert werden und ja. Ja, ihr seid ja heute mit 3 Produkten hier, eine was ganz, ganz Neues, was kommen wird, was ihr Montag vorgestellt habt und ein Produkt, was ihr schon seit wie lange habt? Seit 2016, glaube ich, gell? Genau, unseren Heimatgin. Genau. Den haben wir jetzt schon sehr lange auf dem Markt, mit dem haben wir gestartet und haben dann überlegt, ja, wie können wir jetzt noch weitermachen und haben uns dann an den alkoholfreien Gin rangewagt. Und der heißt? Der heißt Vogelfrei. Und warum heißt der so? Der heißt so, ja, wir haben halt uns eine kleine Geschichte überlegt, und zwar, dass der Vogel den Alkohol aus der Flasche rausklaut. Mhm. Genau, und deshalb, so ist der Name entstanden. Okay, und wie heißt eure alkoholfreie Rum-Alternative? Der heißt vogelfrei Sugarcane. Sugarcane steht für Zuckerrohr. Genau, und so könnte man dann ein bisschen unterscheiden, für was dann welches Produkt verwendet werden soll. Okay, und was ist in eurem vogelfrei Gin denn drin? Was für Botanicals, oder wie stellt ihr den her? Was macht den so besonders? Wir stellen den mit Hydrolaten her, das heißt, wir destillieren in Wasser die Botanicals, und unsere Botanicals sind Thymian, Salbei, Zitronenverbene und Chili. Okay. Das gibt so einen richtig tollen Kick, das Chili. Genau. Und euren Rum, wie stellt ihr den her? Was ist da so drin? Mhm. Da haben wir Zuckerrohrmelasse, Karamellsirup, Ahornsirup und auch das Chili-Mazerat, das wir beim Vogelfrei Gin verwenden, und noch ein richtig tolles Limousinholz-Mazerat, das so den leichten Holzcharakter noch mit sich bringt. Mhm. Und ihr habt noch eine dritte Variante, die jetzt auf den Markt kommen wird, mit Ingwer, auf Ingwerbasis, ist das richtig? Auf Ingwerbasis jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob welches genau du meinst. Die dritte Flasche, die da stand noch? Die dritte Flasche, ja. Die ist schon auf dem Markt. Achso, die ist schon auf dem Markt. Ja, deshalb, nee, das ist unsere Ingefähr, die hat aber Alkohol. Genau, okay. 25%. Also das heißt, ihr macht beide, bedient beide Märkte sozusagen. Ja, wir haben Spirituosen, also mit Alkohol und einmal ohne Alkohol. Genau, okay. Und jetzt haben wir gerade mal alles verkostet und haben festgestellt, bei einem alkoholfreien Drink kommt es auf den wichtigen Faktor an, und zwar das Tonic, richtig? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns da ein bisschen durchgekostet und haben einfach gemerkt, dass jedes Tonic tatsächlich doch unterschiedlich schmeckt und auch andere Botanicals von dem Vogelfrei einfach dann hervorbringt. Ja. Und mit welchen empfehlt ihr es normalerweise, oder was habt ihr jetzt hier vor Ort? Wir haben hier vor Ort das Tonic von Aqua Monaco, die sind aus München, machen auch sehr leckeres Tonic. Ja, mit denen arbeiten wir so zusammen, okay, in dem Bereich. Ja, wie findest du den Barkonvent? Ist es deine erste Barkonvent, oder wie lange bist du schon hier? Oder? Also ich bin jetzt schon zum zweiten Mal mit dabei, das letzte Mal für 2 Jahren. Ja. Und ich finde es einfach toll hier. Okay, und ihr habt jetzt ja hier einen eigenen Stand bei den Young Guns, sozusagen bei den Newcomern. Wie gefällt euch das hier? Also finde ich super, ich finde die Stimmung hier toll, ich finde das Standkonzept toll, mir gefällt es sehr gut mit dem Holz, mit dem Industrielook. Ich finde, es passt sehr gut zu unseren Produkten vom Design. Ja, das finde ich auch. Ich finde auch ganz sehr gut, dass ihr da eine extra Plattform bekommen habt, um euch zu präsentieren. Ja, das gefällt uns auch sehr gut, da sind wir richtig glücklich. Genau. Wie geht es jetzt bei euch bei Heimat Distillers denn jetzt weiter? Was sind so, was bringt die Zukunft? Ja, also jetzt wollen wir auf jeden Fall erstmal unseren vogelfrei Sugarcane mal richtig auf den Markt bringen, weil wir haben den jetzt erst am Montag, also vor 2 Tagen, zum ersten Mal präsentiert. Das heißt, da ist jetzt erstmal der Fokus und alles Weitere wird sich dann schon zeigen. Aber da sind die Jungs, also die 3 Gründer, sind da immer mit hinterher und ja, versuchen immer wieder voranzuschreiten, was Neues, Cooles zu entwickeln. Und für unsere Zuhörer, wo kann man das eure Produkte kaufen und was ist die Price Range dafür? Also ihr könnt unsere Produkte in ganz Deutschland in Edeka und Rewe-Filialen kaufen. Ihr könnt sie bei verschiedenen Einzelhändlern kaufen oder auch natürlich online. Und ihr liegt bei 23 Euro im Laden, ja. Okay, für die 0,5er Flasche. Für die 0,5er Flasche, okay. Ganz genau. Ja, super, dann recht vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne, danke dir. Tschüss. Ja, am letzten Tag beim Abbau quasi habe ich Franzi noch da noch erwischt. War aber schön, also wirklich eine tolle Entdeckung, muss man wirklich sagen. Die war so aufgeregt vor diesem Interview. Mhm. Die hat sich so viel Kopf gemacht und war total aufgeregt und so weiter. Ja, und davon lief es doch nochmal gut. Genau, und dann war sie zum Schluss, das Erste, was sie gesagt hat, als wir dann durch waren, hat sie die Kopfhörer abgelenkt und sagte, oh, das war jetzt so angenehm. Ich wusste gar nicht, dass so ein Interview so angenehm sein kann. Ja. Das war ja wie ein normales Gespräch. Ich dachte, oh, so soll es ja auch sein. Die war richtig, hatte richtig so ein bisschen, die stand ein bisschen unter Stress. Ja. Gut, wollen wir das nächste nehmen? Genau, gerne. Da waren wir nun ziemlich am Anfang. Ja. Bei Nona. Ja, vielleicht sagst du was dazu. Ich versuche inzwischen das aufzubauen. Genau, das ist also einfach. Genau, Nona Drinks, die saßen quasi direkt vor der Tastingbühne. Die haben wir gesehen. Und immer, wenn wir da waren, war relativ viel los. Relativ kleiner Stand, also wir alle ja waren, aber auch immer ziemlich gut besucht. Und schaffst du nicht? Nee, musst du mal gucken. Okay. Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Ich habe aber das Ding abgezogen. Boah, das war fest, ey. Mein lieber Schieber. Genau. Ein kleiner Stand. Zu zweit standen sie dran. Und wir hatten ein bisschen geguckt. Und ist eine Firma aus Belgien. Mhm. Und stellt natürlich auch ein Premium-Produkt her, also auch ein alkoholfreier Premium-Gin. Ich krieg's auch nicht auf. Kriegt man das jetzt hier? Ich habe Angst, dass ich den Deckel abreiße. Das ist ja nichts. Guck mal, da ist eine zweite drin. Guck, die zweite aufgeht. Ja, ich guck mal, Moment. Genau, dazu kann ich noch ein bisschen weiter erzählen. In der Kiste ist das drin. Genau, also ist auch die Idee, halt einen alkoholfreien Gin zu kreieren, der wirklich an sich als Soloprodukt gut schmeckt, aber natürlich auch für den Gin and Tonic gemacht ist. Und dementsprechend haben. Das gibt's doch nicht. Aber es ist nichts mehr drüber. Ich hätte ja erst gedacht, dass da noch irgendwie. Ich dachte auch, ja. Das muss ein Werkzeug nehmen. Ja, ich mache gleich mal Werkzeug. Oh Gott, ich komme da auch nicht mehr dazwischen. Warte mal, ich hole mal was. Ich hole mal ein Werkzeug. Also es steht ein bisschen hoch hier. Also eigentlich müsste es gehen. Ah, warte. Hast du? Tschüss. So, hab's geschafft. Also erstmal einen Schluck pur. Genau, gerne, gerne. Jetzt genau. Also ein belgisches Produkt und da war relativ viel los und wir waren dann zwei, dreimal da und hatten uns dann gefragt, ob wir nur ein Sample kriegen können oder ob es irgendwo schon in Deutschland zu kriegen ist. Sagten, sie wissen es noch nicht, wegen dem Vertrieb. Und haben uns zwei Tasting-Bottles mitgegeben. Mhm. Und wir fanden es vor Ort sehr gut. Wir haben es aber nur als Cocktail leider bekommen, haben es nicht pur probieren können. Und fanden es sehr gut und war nach dem, was wir bis dato probiert haben, erstmal unser Favorite. Mhm. Also, ja, muss ich auch sagen. Also es ist auch jetzt immer noch sehr schön. Mhm. Also es ist nicht so, geruchsintensiv, da fehlt halt der Lavendel. Ja. Und wenn man es dann pur trinkt, es hat auch so eine Zitrusnote. Also Zitrus und Wacholder. Genau. Im Wesentlichen. Also, es ist also der, was wir jetzt trinken, ist der Nona June. Das ist vielleicht nochmal, es gibt noch mehrere Nonas mittlerweile. Wir trinken den June. Und der ist halt ganz klassisch mit einem sehr dominanten Zitrusgeschmack. Das ist auch so der Stil ist dieses Gins. Der steht ja auch drauf. Genau. Und, genau, und das macht quasi so einen ganz fruchtigen Zitrus-Gin aus. Ich würde ihn vergleichen wie so ein bisschen Gin-Sul. Mhm, genau. Genau, weil auch das war auch meine Assoziation. Genau, weil so ein bisschen, vollkommen recht. Es ist Gin-Sul, ja. Und Gin-Sul vielleicht mit weniger Orange und weniger Olive, aber so im Stil kommt es dem Gin-Sul schon sehr, sehr nah. Mhm. Ja, der mit der Olive ist der Gin-Mare. Mhm. Gin-Mare, stimmt. Gin-Sul. Aber es ist mehr wie der Gin-Sul, nicht so sehr wie der Gin-Mare. Genau. Weil eben das Oliven-Ding fehlt. Und so schmeckt der als pures Produkt. Also wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Auch nicht billig, muss man sagen. So die ganzen alkoholfreien Alternativen sind preislich jetzt nicht, wo man sagt, okay, ist kein Alkohol drin, jetzt zahlt man bloß die Hälfte. Natürlich ist da das Thema, dass es natürlich noch nicht so viel gibt und aufwendige Prozesse und so weiter. Also das sind alles auch, so eine Flasche kostet typischerweise der gleiche Preis wie eine alkoholhaltige Gin-Variante jetzt aus dem, sage ich mal, mittleren und oberen Preissegment. Und dazu würde ich jetzt den Signature nehmen. Ja. Weil das Produkt selbst schon sehr zitruslastig ist. Ja. Und da ist der jetzt eher botanische Gin, glaube ich, besser. Genau. Ja, dass man ein Gefühl dafür habt, so eine 0,7er Flasche von dem Nona June kostet so 23, 24 Euro mal so als Bescheid wisst. Ja, oh ja. Schon lecker. Sehr lecker sogar. Mhm. Ja. Also es hat jetzt weniger was in der Nase. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen anders. Ja, also der Geruch wird ein bisschen überdeckt. Mhm. Aber ist, ich komme so ein bisschen Gurke raus, finde ich, vom Geruch her. Das stimmt. Da ist sowas. Frisches. Ja. Eine frische Note noch dabei. Mhm. Ja, aber ganz anders als der, also krass anders als der, den wir vor langer Zeit probiert haben, da der Wonderleaf. Ja, Wonderleaf. Wonderleaf, ja. Ganz anders. Also ist auch richtig dezent eigentlich. Genau. So eine ganz dezente Wacholdernote, auch weniger Wacholder als in dem Vogelfrei, ja, würde ich sagen. Also ganz dezente Note. Und ja, da sind vielleicht noch andere Destillate drin, steht jedenfalls drauf. Ich weiß nicht, was noch drin ist. Ich habe es also nicht. Vom Geschmack her kommt jedenfalls vor allen Dingen der Wacholder durch. Was ein bisschen auch durchkommt, ist jetzt zum Schluss auch die Zitrusnoten. Das heißt, auch im Abgang, man hat ja jetzt einen Abgang, ja, so eine gewisse Schärfe. Ja, das stimmt. Es hat eine gewisse Nachhaltigkeit auch. Genau. Und also auch gerade im Tonic. Ja, ja. Und man merkt, das sind zwei alkoholfreie Gin-Alternativen und beide sind sie schon sehr unterschiedlich. Gell? Ja, schon unterschiedlich. Aber auch hier, würde ich sagen, kommt sehr stark auch an das Original ran. Ja. Also es ist tatsächlich ein Gin-Geschmack, das muss man ja hinbekommen. Ne? Ich meine, das Problem bei Wonderleaf ist ja, das mag bestimmten Leuten schmecken, aber schmeckt ja nicht nach Gin. Genau, ne? Genau. Ja. Und hier haben wir wirklich ein Produkt, das schmeckt jetzt wirklich wie ein Gin Tonic und das eben ohne Alkohol. Also hier noch mehr als beim Vogelfrei. Der Vogelfrei hat eben durch die Lavendelnoten nochmal so ein gewisses Etwas mit dem Thymian. Das schmeckt dann nach Provence, das ist dann sozusagen tatsächlich dann eher in Richtung Gin Mare gehend, sowas Mediterranes. Und hier, der hat eben ja so eine Zitrusnote und eine dezente Wacholdernote. Ja. Das ist mehr wie so ein klassischer Gin. Ja, ne? Ja, definitiv. Ich muss sagen, jetzt, ich habe mich an den Vogelfrei noch erinnern können, aber an den Nona-Geschmack habe ich mich so gar nicht erinnern mehr können. Aber ist ein tolles Produkt. Tolles Produkt. Also da ist wirklich die 23 Euro, das ist, glaube ich, jeder Cent wert. Ja. Weil man jetzt einen hervorragenden Longdrink hat und der ist völlig alkoholfrei. Ja. Also ist schon schön, dass das überhaupt so möglich ist. Also das ist jetzt nicht so wie so ein wie so manches alkoholfreie Bier, wo man denkt, naja, mit Alkohol wäre es besser. Also dies hat was, ja, auf jeden Fall. Ja, also den kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe gerade mal gesehen, über die Homepage kann man es bestellen natürlich bei denen, aber alles natürlich in Show Notes verlinkt. Sie haben ist wohl ein noch ein Produkt. Sie haben wohl noch einen alkoholfreien Spritz entwickelt. Habe ich nicht probiert. Nona Spritz nennt sich der. Da ist wohl Blutorange, Orangenschalen und bittere Enzianwurzel drin. Und auch interessant. Ja. Wieder eine andere Bitternote. Ja. Das ist ja vor allen Dingen, ich meine, wird ja belächelt, wenn ich sage, ich habe das Sommergetränk 2021 entwickelt, den Vermuto. Ja. Vermut und Tonic. Und da sagt man, naja, Vermut und Tonic, was soll denn das sein? Der Trick sind aber die verschiedenen Bitternoten. Das Chininbitter ist anders als das Wermutbitter. Ja. Ja. Das macht es eben aus. Und hier ist es eben auch so. Wir haben jetzt eben den Geschmack des Wacholders. Und der ist anders. Der geht ja auch so ein Tick in Richtung Bitter, ist aber anders als der Geschmack vom Tonic. Und das ist das Geheimnis des Jeans. Und das ist eben hier sehr schön nachgebaut worden. Und das muss man einfach mal loben. Da geht's ja richtig ab bei dir. Ja, ja, das sind die verschiedenen Hackspaces, wo sich die Leute zu Wort melden. Was wollen sie denn? Ja, sie suchen noch ein Mikro. Ton kaputt. Ah ja. Ja, wie gesagt, das ist hier wunderbar nachgebildet worden. Und ich finde halt wirklich diese verschiedenen Bitternoten. Vor allen Dingen, es darf ja nicht so aufdringlich sein. Auf der anderen Seite will man aber auch so ein bisschen Nachgeschmack haben. Genau. Eine Nachhaltigkeit. Und das ist hier wunderbar gelungen. Also es ist schon ein tolles Getränk. Kann man jederzeit empfehlen. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ja, und es ist auch mit dem Mistelhain toll. Ja, dann einen, den wir auch nicht da haben, aber probiert haben und dann letzten Endes festgestellt haben, im Vergleich ist nicht so gut, war die Kollegen aus Italien. Mhm. Ja. Memento, da hast du ja auch. Genau. Da sind wir umgeschwenkt auf das alkoholische Angebot. Genau. Weil der. Das war der andere Stand. Genau. Bei Memento stimmt. Das war nicht so. Also es gibt ein Brand, das heißt Memento. Gibt es drei Varianten davon. Und zwar einmal der Green, dann gibt es den White und den Blue. Und die haben wir probiert, die waren auch. Interessant, das Tasting-Profil haben sie auch auf der Homepage drauf, das finde ich sehr schön gemacht. Der Green war natürlich eher so das Ganze, etwas ja, mit den grünen Noten, ne? Melisse, Zitro, Melisse, Myrrhe und so weiter. Mhm. Dann das Weiße ist so ein bisschen mit Rosmarin drin, Rosen und Co. Und das Blaue ist halt eher so diese dieser Meer-Aspekt, wo ein bisschen Meersalz drin ist und Co. Mhm. Und dementsprechend halt eher dann in der Richtung entwickelt wurde. Mhm. Haben wir probiert, fanden wir dann am Anfang ziemlich gut, weil es war, glaube ich, auch der erste alkoholfreie Gin, den wir auf der Barkonvent probiert haben. Und haben festgestellt so, wow, da passiert was. Ne? Das war sehr, sehr interessant, der war auf unserer Liste. Mhm. Ja, ja. Und genau, haben da die Produkte auch probiert und haben dann auch mit dem Gründer ein kurzes Interview geführt. Das hast du gemacht. Mhm. Und zwar war das der Kollege Eugenio Muraro, gell? Ja, Eugenio Muraro. Genau, Eugenio Muraro, genau. Gut, ich glaube, der erzählt uns gleich mal ein bisschen was zu seinem Produkt. Dann würde ich sagen, Eugenio, leg los. Ja, hello, we are speaking with Eugenio Muraro. Ciao. Ciao from Memento. Yes. Well, what is your product? Yes, my product is very unique product because it's a non-alcoholic distillate. It seems strange, but we can distill waters to obtain a nice liquid to create a product that can be used for non-alcoholic cocktails. The idea is to have a non-alcoholic base to be used for the creation of nice drinks, giving an upgrade of non-alcoholic experience similar to a traditional cocktail experience. Mm-hmm. So this is your product is quite new, isn't it? Yes, we started in 2018, but as you know, with the pandemic problems, it was difficult to spread around and to start the sales. Mm-hmm. In any case, we were lucky because we have now the distribution in some countries because it's raising an interest for non-alcoholic products for the cocktail creation. Mm-hmm. So you see a general tendency towards less alcohol. Yes, it also seems that this tendency has increased by the pandemic. Yeah. I mean that people are more and more interested in well-being, in eating and drinking products that are not containing bad elements. I mean, for example, we are without sugars, we are vegan certified, and we are lactose and gluten-free. The fact is that we can also give a nice experience without some elements that are not good for our body. So you have different flavors, do you? Yes. We started with the first, which is Memento the original, made with rosemary aromatic water, rose aromatic water, and lemon verbena and curry plant. In 2019, we launched the Memento Green, which is very herbal, as the name, with lemon balm, green myrtle, and bay laurel. The last one we launched just a few months ago, it's Memento Blue. And the very particular thing of this is the presence of Mediterranean seawater inside. So there is a very salty and spiced flavor. Mm-hmm. And the name comes from Latin. Memento means remember. We are Italian, so we always think about our origins and roots. Memento, it's the imperative in Latin, remember. In our idea is the to remember the nature and to take the nature which is inside our bottles to the bar. So we are from Milan, but originally me, I'm from Tuscany, and the idea was to take Tuscany nature, Tuscany hills, in the context of urban Milan and in the cocktail bars. So taking the nature with the healthy products in a bar, I think should be a very great idea also for the future. Mm-hmm. And what kind of cocktails can you do with... The particularity of this kind of product is that we can release non-alcoholic cocktails, but also low ABV cocktails, so cocktails with a low alcohol degree. This is also important because we are not against alcohol. We want to create this range of product because we want to give freedom to people, the freedom to have a non-alcoholic experience and also the freedom to mix with alcohol. So the thing is that the more free we are, the more choice we have, the more happy we are. So if we can we drink alcohol, if we cannot, we can still have a great experience with a non-alcoholic drink with the Memento. Mm-hmm. And is this the first time you're here at the bar convent? Honestly, actually, this is the third time, because we were here in 2018 and 2019. Mm-hmm. Because we really think that BCB Berlin is a very important exhibition to promote new products and to speak with people of this particular segment, to improve ourselves and to understand the decisions of people about new products. Mm-hmm. And how do you what do you think about this change of venue? I would rather prefer the old venue, because it was more similar like the environment of a cocktail bar. Mm-hmm. It was more familiar. Mm-hmm. You know that we are Italian, we like to be together, to stay together, to share, and this seems to be more, I would say, cold place, aseptic place than before. In any case, it's still a great venue with great spaces that also in this contest are very, very important to keep us safe with the pandemic. Mm-hmm. Yeah, and well, what do you think are the tendencies in drinking and in bar drinks for the near future? I think that in the future this kind of product, non-alcoholic, will increase more and more, and we don't want to take the place of other product, but just to give new opportunities. So I think that and we do a lot of cocktails with traditional distillates like gin or whiskey or rum. Mm-hmm. Because I think that this kind of product are not against anyone, but are complementary with the other product already existing. And are you planning other flavors? Or? For the moment, no, as we launched just 3 months ago, Memento mm-hmm. Blue with the Mediterranean seawater. That is very, very particular. I think that we are the unique brand that are promoting the use of seawater in a drink. So, but never say never. I mean, yeah. I'm always full of ideas, and this is giving me life, and yes, maybe next year we will be here speaking about another new product. Yeah, how did you come to be an inventor of drinks? My story is very, very strange, because my traditional job is engineering. Mm-hmm. I am a mechanical engineer. I took the degree in 2002 in Florence in mechanical engineer. I worked in the mechanical sector for 10 years. Then I specialized in renewable energies, in photovoltaic, and I worked 7 years in this sector. Then I followed an executive master in Polytechnic of Milan. And after this, we had to give a business plan for a new startup. And as you can understand, this project was Memento, that was awarded as best project in 2017 from the Polytechnic of Milan. And from this, I changed totally my life. And now I'm a startupper, even if I'm more than 40 in this sector. I'm very happy about this. Yeah, well, thank you very much. Thank you to you. I hope to see you soon and enjoy our podcast and some strange stories are coming. Yeah, thank you. Wir haben seinem Italienisch-Deutsch, Italienisch-Englisch. Ja, war schon, ist auch nett. Ja. Doch interessant auch. Ja. Als Startup. Ja, wir haben die kurze Pause genutzt, um das nächste Produkt zu öffnen. Genau, haben wir. Genau, es scheint. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Ja, das nächste ist auch wieder ein tolles Produkt. Aus Berlin? Aus Berlin. Da sieht man, was man ne, lokal als Kaffee und schon was aufmacht. Also, ja. Das ist wieder ein Riechprodukt. War auch bei den Young Guns wieder zu sehen. Das war quasi direkt von Heimat Distillers auf der anderen Seite. Ja, so viel genau. Wirklich eins zu eins vis-à-vis standen die beiden Stände. Jetzt nicht in Konkurrenz, eher als Marktbegleiter. Ich glaube, die haben sich da auch ganz gut unterhalten und ganz gut verstanden. Und es kommt so viel Geruch daraus, also wirklich klasse. Da habe ich mir gleich die große Flasche gekauft. Ja. Das ist aus meinem Bestand von zu Hause. Ich habe sie extra nicht aufgemacht. Und ja, was ist es? Sag's. Es ist die Firma Lauri. Es ist auch eine Gin-Alternative. Lauri geschrieben. Lauri geschrieben, genau. Aber sie nennen es tatsächlich Lauri. Ja. Da kommen schon so Botanicals im Geruch durch. Das Ganze ist so ein bisschen, hat ein bisschen die Farbe von Bitter Lemon. Genau, es ist ein bisschen trüb. Also leicht trüb ist es. Mhm. Und was wir jetzt hier im Glas haben, ist der Lauri Jupiter One. Mhm. Juniper, nicht? Juniper, genau. Juniper ist Wacholder. Genau, Juniper. Juniper Number One ist eine alkoholfreie Alternative, destilliert aus 8 natürlichen Botanicals, verleiht ein besonders schonendes Verfahren dem hochwertigen Wacholder seinen Spirit. Für alkoholfreien Genuss ohne Kompromisse im Geschmack. Das stimmt. Es ist wirklich, wirklich toll vom Geschmack her, auch vom Geruch her. Also Wasser, Kräuter und Gewürzdestillate, natürliches Wacholderaroma, Verdickungsmittel, Pektin, Säurungsmittel, Apfelsäure, ja, das stimmt. Es schmeckt nicht so zitruslastig, aber es ist genau. Leicht sauer. Konservierungsstoff, Kaliumsorbat, Süßungsmittel, Steviol, Glycoside, also es sollte dann auch nicht viel Zucker drin. Vor Gebrauch schütteln, das haben wir nicht gemacht. Fehler, aber wir haben vielleicht den Zuckerpunkt, ist ganz, ganz interessant. Der vogelfrei Gin-Alternative ist ohne Zucker. Der Nona ist etwas mit Zucker und der Lauri ist wieder ohne Zucker. Völlig ohne, also das ist ja hier das ideale Getränk. Ja. Ich sag mal schnell auf 100 Milliliter, 3 Kilokalorien, 13 Kilojoule, Fett 0, davon gesättigte Fettsäuren 0, Kohlenhydrate 0, davon Zucker ist immer gut, 0, ja. Von 0 kann ja nur 0 sein, Eiweiß 0, Salz 0. Interessant. Und dennoch hat es ein bisschen... also der süße Geschmack kommt natürlich zu Stevia, aber es hat auch so einen tick mineralischen Geschmack, finde ich. Also, dass da kein Salz drin ist. Stimmt, ja, du hast recht, das hat so einen leichten mineralischen Geschmack, so ein bisschen salzig, das stimmt. Mhm. Aber von was es auch kommen kann, ist vom Kardamom. Ah ja, da ist Kardamom drin. Genau. Kardamom. Ja, doch, den schmeckt man auch gut durch. Also für diejenigen, die keinen Kardamom schmecken können, die haben natürlich hier einen Nachteil. Genau. Aber das macht so, diese Kardamomschale, Frucht, macht halt genau dieses, was du schon als mineralisch salzig beschreibst, das ist genau das. Ja. Ja, ein toller Geschmack. Also wirklich ein toller Geschmack, auch ganz komplex. Und der Wacholder ist gar nicht aufdringlich. Da ist noch ein Botanical drin, was ich irgendwie nicht genau benennen kann. Rosmarin. Rosmarin, ach ja, genau, Rosmarin. Jetzt kommt es mir wieder. Ja, ja, klar, Rosmarin, ja. Also Rosmarin schmeckt man deutlich raus. Kardamom, klar. Und aber Wacholder gar nicht mal so sehr. Also sehr unaufdringlich. Leichte Bitternote, das ist offenbar der Wacholder. Aber wirklich ein sehr gelungenes Getränk. Und da, wie gesagt, da ist nicht nur dieser salzige Geschmack, süß sowieso die Stevia, so eine Salznote ist drin und es ist tatsächlich auch fast so eine Alkoholnote drin. Ja, man hat fast den Eindruck, dass man ein alkoholisches Getränk hat. Mhm. Ich finde es da noch da am deutlichsten, die anderen beiden davor war es nicht so ausgeprägt. Hier ist es wirklich sehr ausgeprägt. So eine leichte, wie soll ich sagen, so eine leichte Schärfe, aber auch Bitternis. Mhm. Dieses da ist Ganze. So eine Schärfe drin. Da ist möglicherweise sogar irgendwie noch sowas drin, was die Schärfe auslöst. Mhm. Capsaicin oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Also ich finde, das ist schon sehr botanisch. Mhm. Lass uns mal wieder das Ambition dazu nehmen. Ja. Ich mache nochmal eine neue Flasche auf, weil hier nicht mehr so viel drin ist. Also ich glaube, mit dem Ambition wird es am besten schmecken. Ja, das sind ungefähr. Das, ja, boah, passt. Das kommt hier, ne? Passt ein bisschen dazu. Genau. Weil das doch, ja. Mm. Also wieder in der Nase sehr interessant. Mm. Jetzt auch zusammen mit dem Tonic. Mm. Ja, sehr komplex. Und jetzt nochmal ganz deutlich. Ja, diese Alkoholgefühlnote. Die Alkoholnote. Ja. Ist schon klasse, also wenn man ja denkt, dass man das nicht nachahmen kann. Doch. Ist aber hier gelungen. Ja, also sehr gut. Ist wirklich ein tolles Getränk. Es wirkt wirklich wie so ein Erwachsenengetränk, von dem man dann auch nicht Unmengen trinken wird. Nee. Obwohl man es ja sogar könnte, weil ja. Der Zucker hier. Das ist also Warnhinweis Zucker. Aber hier ist ja dann nur noch, ja gut, im Tonic ist Tonic ist Zucker drin. Aber das ist ja auch so schön bei Mistelhain, aber 8,9, das geht gerade. Ist eher am unteren Ende, sag ich mal, ja? Das geht gerade so, ja. Ja, nee, sehr schönes Getränk. Mhm. Und es ist eben auch tatsächlich so ein Riechding. Selbst jetzt noch im Tonic. Kommt es durch. Ja. Ich würde es gerne mal mit dem anderen Tonic mal probieren. Ja, komm, zum Vergleich. Wir haben ja genug da. Ich gebe mir noch mal einen neuen Eiswürfel. Hier vielleicht auch nochmal. Ja, bitte. Ich trinke das eben aus. Weil wir jetzt sind ja hier Professional Drinker. Das heißt, da muss ja auch der Eiswürfel noch mal rein. Wir haben ja von diesem zum Glück genug. Ja. So. Da mache ich auch mal ein neues Signature aus, weil das bisschen nicht reichen wird. Ja, das wird nicht reichen. Da hast du recht. Erstmal das Getränk, damit ich das besser abschätzen kann. Mhm. Also wir haben jetzt hier keinen Messbecher. Ah doch, den Schickler mal da, Sekunde. Ja, dann machen wir es richtig, das stimmt schon. Dann machen wir es richtig mit Mess. Ja. Das sind jetzt 4 Zentimeter. Gut, dann machen wir es. Dann machen wir es. Was? 2 CL, glaube ich. 2 CL machen wir, ja. Sonst wird es. Genau, also natürlich haben wir auch einen Schickler, also hier, bitte. Völlig klar, wir sind ja professionell unterwegs. Das ist mal mein Glas? Das war dein Glas, genau. Dass wir hier auch richtig jiggeln können. Ja, genau. Hältst du mal näher ran, sonst komme ich das über. Das sollte nicht sein. So, dann haben wir jetzt 2 CL. Und dann sollten jetzt 10 Milliliter, die kann ich natürlich nicht so gut abmessen, aber das machen wir dann nach Augenmaß. Also praktisch die Hälfte der Flasche muss dann da rein. Genau. Ne? Das heißt also jeder von uns die Hälfte. Ja. Signature, das ist das Richtige. Ja, das passt. Passt? Ja, würde ich sagen. Stopp, ja, passt. Ja. Ja, ist ein bisschen weniger. Ja, Ach, Rezept. Schon gut. Also wieder in der Nase. Ja, aber verändert schon den Geschmack deutlich. Ja. Deutlich anders. Also deutlich botanischer. Ja. Also von daher finde ich das ein bisschen besser. Besser damit, ja. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde, hier kommt jetzt dieser, auch dieser Alkoholabschuss ist trotzdem noch da. Ist da, ja, nee, das ist ähnlich. Also der Geschmack ist jetzt noch komplexer, weil man natürlich die Botanicals noch aus dem Signature drin hat. Ich finde, das Thymian wird jetzt mit unterstützt. Das kommt jetzt bedeutend mehr und dichter wieder raus. Rosmarin, Entschuldigung. Das kommt. Fand ich eben mit dem Ambition aber besser. Mhm. Fand ich besser. Es versinkt hier so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, also es ist, ich glaube, das ist tatsächlich mit dem Ambition besser. Aber klar, aber trotzdem muss gut. Man ausprobieren. Ja, nee, ist gut. Ich spreche ja auf hohem Niveau. Das ist wirklich auf mega hohem Niveau. Mhm. Also, das ist schon schön. Was kostet das Lauri? Kurz gucken. Ja, nur also mal das Vorstellen, denn das ist eigentlich was, was man braucht. War auch nicht billig. Das glauben sie alle nicht. Ich habe ja bei denen im Shop bestellt. Da wirst du ja anschließend zu, also Marketing können die. Da wird rausgefeuert vor Silvester, vor Weihnachten und so weiter. Auch hier kostet die Flasche ein halber Liter 24,90, also 49,80 auf einen Liter. Das ist so der Punkt. Kannst du bei denen direkt auf der Homepage bestellen. Nein, ich gucke jetzt erstmal beim Mann. Ich weiß, habe ich geguckt, der war teurer. War teurer? Ja. Darum habe ich es auch auf der Homepage direkt bestellt. Ich habe ja hier den Feinkost flüssig. Provider. So, was war bestätigen? Dann wollen wir mal kurz gucken. Also, wie gesagt, also marketingtechnisch können sie es wirklich sehr, sehr gut. Muss man auch ganz ehrlich sagen, dass da Stella ja auch wirklich ein gutes Händchen dafür hatte. Gebt Lauri rein und mir wird vorgeschlagen, Markus Schneider, Kai Tui. Also sie haben es nicht im Programm. Ich weiß ja. Schade. Ich habe ja geguckt, ja. Und der Versandhändler B mit A. Mit A. Wieder Versandhändler B mit A, der hat es im Programm. Das glaube ich mal, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn der es nicht im Programm hat, dann hätte er was falsch gemacht. Ja, ja. Ja, die haben es. Die haben es. Ach, guck mal. Sie haben sogar die Lauri-Alternative zum Rum im Programm. Ja. Oh, mit einer ganz schlechten Bewertung. Hier Nummer 1. Geht doch. Was hast du gesagt? Ja, der ist 5 Euro teurer bei dem Händler B mit Anfangsbuchstaben A. Ja. Und direkt drunter steht das deutlich günstigere Wanderleaf. Ja. Aus Gründen. Aus Gründen, ja. Es gibt aber jetzt wohl, habe ich bestellt und nicht probiert, den Wonder Oak. Also auch quasi die Rum-Variante. Da habe ich bis jetzt Gutes drüber gelesen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich muss mal probieren. Mhm. Also. Ja, dann kann ich ja auch mal da bestellen. Dann werde ich mal auch die Alternative zum Rum bestellen. Dann probieren wir ja gleich noch eine. Genau. Und dann gucke ich hier mal diese eine schlechte Bewertung. Ach, da steht gar nichts. Da steht nur Punkte. Nur ein Stern und keine Erklärung. Ich habe auch von Windspiel die alkoholfreie Variante mal bestellt. Ich glaube, da müssen wir eine Sendung machen. Ja? Ich habe auch was Alkoholfreies bestellt, nämlich den Pastis von Cigalis. Okay. Ich wollte eigentlich erst den Original Pastis alkoholfrei von ist Pastis alkoholfrei, bestellen. Und dann war in den Bewertungen Bestand Einigkeit, dass der von Cigalis besser sei. Mhm. Und ich finde ja auch der alkoholische Pastis von Cigalis ist besser als die anderen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann versuche ich mal den alkoholfreien auch von Cigalis. Der ist ein bisschen teurer, kommt leider erst morgen an. Kann man dann sehen, kann man dann hier vielleicht auch nochmal testen. Den Andan habe ich auch bestellt, den Wermut. Auch noch nicht probiert. Ich habe auch noch so zwei, drei, also im Nachgang jetzt so Stück für Stück ein paar alkoholfreie Alternativen bestellt. Dann von Flaschenpost den Gin, der, denn ohne dich ist alles ginlos, ist der, was auch alkoholfrei ist. Auch ein deutscher Premium-Gin, auch richtig teuer, habe ich auch lang mit mir gerungen, ob ich den jetzt bestelle, ja oder nein. Aber ich habe mich damit nochmal mehr das Gewissen nochmal etwas erleichtert, nachdem ich so einen teuren alkoholfreien Gin bestellt habe, nachdem ich einmal ins untere Regal gegangen bin und habe auch Gordons alkoholfrei bestellt. Die haben jetzt nämlich auch eine alkoholfreie Variante. Ich glaube, das können wir auch nochmal verkosten. Das können wir auch nochmal probieren, ja. Ja, also der traditionelle alkoholfreie Pastis, also der sogenannte Pacific, ist von Ricard. Von Pernod Ricard, ja. Ja. Und wie gesagt, die Bewertungen haben sich ziemlich einstimmig dafür ausgesprochen, den Cigalis zu nehmen, obwohl er 2 Euro teurer ist. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das auch. Ja. Kann man ja den anderen auch nochmal bestellen. Ist ja alkoholfrei, ist ja jetzt nicht. So, wir kommen jetzt auch zum Rum. Nein, wir kommen jetzt erstmal, dass Stella uns noch was erzählen möchte. Ach so, natürlich. Das Stella-Interview haben wir noch gemacht. Ja, das genau. Interview habe ich jetzt gar nicht mehr bedacht. Ja, wir haben uns das ist auch sehr schön eigentlich. Genau. Interessant. Wir haben das Interview gehalten. Es war auch eine lustige Situation. Und da habe ich ganz vergessen eigentlich zu fragen, warum es eigentlich Lauri heißt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal hin und nehmen nochmal den Teil auf. Also verzeiht, es sind leider 2 Teile. Ich werde es auch jetzt nicht so reinfaken und zusammenschneiden, dass es wie eins klingt. Wir spielen da mit offenen Karten. Ich werde einfach beide Teile einfach hintereinander abspielen. Und dann okay, dann brauchen wir zwischendurch nicht drauf einzugehen. Dann hören wir uns das alle an und ich versuche die nächste Flasche zu öffnen. Genau, alles klar. Dann ja. Stella, los geht's. Ja, wir sitzen hier kurz vor der BCB-Lounge auf etwas Vintage-Möbeln in einem 50er-Jahre-Ensemble, würde ich schon sagen. Und neben mir sitzt Stella, die jetzt endlich mal sitzen darf. Hallo Stella. Hallo Peter. Genau. Wir sind zu dir gekommen, weil du ein tolles Produkt hast. Erzähl mir mal, wer du bist und was dein Produkt ist. Gerne. Ich bin Stella, ich bin die Gründerin von Lauri. Und mit Lauri machen wir endlich alkoholfrei in geil. Unser erstes Produkt ist eine alkoholfreie Alternative zu Gin, für Gin Tonic ohne den Kater, aber auch jeden anderen Gin-basierten Cocktail und Long Drink. Wie bist du drauf gekommen, alkoholfreier Gin? Es ist ja momentan Low-Alcohol oder Non-Alcohol-Drinks, ist ja ein großes Thema. Das machen wir diesmal als Themenschwerpunkt auch hier. Und haben gesehen, es gibt viele. Wir haben auch gesehen, vor Jahren gab es auch ein paar gute Ideen, die vielleicht im Geschmack gar nicht so überzeugt hatten. Was machst du anders oder was macht ihr anders? Warum soll alkoholfrei bei euch in geil sein? Was ja auch euer Claim ist. Genau, erste Frage, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich nenne es immer ganz gerne die Schnaps-Idee ohne den Schnaps, weil die Idee zu Lauri tatsächlich in einer Bar entstanden ist. Ich saß da, wollte keinen Alkohol trinken, und hatte dann so fürchterliche Mocktails mit so Schirmchen und Früchten und Sahne. Und man denkt nur so, nein, nein, einfach nein. Nur weil ich alkoholfrei trinken möchte, nein. Und ich rief tatsächlich aus, ich möchte doch einfach nur einen Gin Tonic ohne den Alkohol. Das habe ich mit meinem Kumpel angeguckt. Wir haben dann so, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, wenn nicht sogar 4. Ich muss mal nachrechnen. Und die Idee hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen, dass ich dann einmal das komplette Internet durchsucht habe. Und es gab so damals ein paar Alternativen im Ausland. In Deutschland gab es noch keinen einzigen Mitbewerber. Und das, was ich probiert habe, da habe ich gesagt, wow, das kann sogar ich besser. Einfach nur, weil ich gerne koche und so ein Gespür habe für Technik und Lebensmittel und wie man sowas macht. Naja, und dann habe ich lange drüber geredet und irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt mal und habe angefangen, meine eigene Küche zu destillieren. So, habe einfach so lange gelesen, bis ich irgendwie eine Ahnung hatte, wie man vielleicht da hinkommen kann. Habe dann losgelegt, habe gemerkt, oh, nee, ist doch nicht so einfach. So. Und habe dann verstanden, ich komme aus dem ganzen Innovationsmanagement, also diese, ja, wie entstehen eigentlich Innovationen von morgen, und habe verstanden, okay, die herkömmlichen Prozesse führen nicht zum Ziel. So, das heißt, wir müssen irgendwo im Prozess was anders machen, wenn wir am Ende das Gleiche raushaben möchten. Und dann meinte, ist das Universum gut mit mir, und ich habe meinen Mitgründer kennengelernt, Christian, der Lebensmitteltechnologe ist. Ah, super. Genau. Und dann haben wir eben einen komplett neuen Prozess entwickelt, wie wir eben näher an den Geruch und Geschmack von Gin herankommen. Und seit wann macht ihr das jetzt? Also jetzt quasi in Anführungszeichen professionell außerhalb der Küche? Genau, Lauri ist jetzt so ganz offiziell 2 Jahre alt. Wir haben im Januar 2020 gelauncht, also jetzt 1,5 Jahre sind wir am Markt. Wir arbeiten jetzt quasi gut 3 Jahre zusammen, Christian und ich. Das heißt, wir haben 9 Monate wie so ein Baby, ne, haben wir erstmal das Produkt entwickelt, bis es marktreif war, und dann haben wir in einer Crowdfunding-Kampagne gelauncht und genau, jetzt so ganz offiziell seit Januar letzten Jahres. Das heißt, jemand füllt eure Rezeptur ab, oder wie macht ihr das? Oder habt ihr jetzt eine kleine Anlage zu Hause im Keller stehen? Nee, das nicht. Wir haben tatsächlich so ein bisschen komplizierteren Prozess. A, weil wir es nicht patentiert lassen haben. B, weil wir auch einfach die Prozessschritte so geheim wie möglich halten möchten, weil es auch einfach noch unser Asset ist. Ja. Ja, genau, deswegen haben wir einen 3-teiligen Produktionsprozess. Es gibt einen Partner, der produziert unsere Destillate. Dann gibt es quasi den Prozess des Ausmischens, wo einer quasi alles ausmischt. Und dann gibt es quasi die Produktion und Abfüllung, die dann den letzten Schritt macht. Okay. Und das machen wir mit einem Partner. Also bei uns, Christian steht noch in der Produktion und macht die Produktion, und dann füllen wir quasi mit denen ab. Okay, super. Ist ja momentan ein großer Trend, nicht Alkohol, beziehungsweise auch alkoholfreie Cocktails. Wie siehst du da die weitere Entwicklung? Ist es das Thema, oder hat es ein Nischendasein? Was ist deine Empfindung aus Gründersicht? Naja, ich bin ja Gründer, ich muss das auch sagen, ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, es wird kein Nischendasein haben. Weil am Ende auch, wenn wir uns mal vorstellen, wer irgendwie vor 20 Jahren noch alles geraucht hat und wer jetzt noch raucht, ja, das Gleiche können wir uns auch mit Alkohol vorstellen, weil ich tatsächlich glaube, je mehr wir über die Auswirkung von Alkohol sprechen, desto mehr wird das reglementiert und die Leute trinken sehr, sehr viel bewusster. So, und alkoholfrei am Ende, ne, wir reden jetzt nicht über die Abschaffung von Alkohol, aber wenn man auch einfach mal guckt, wer trinkt eigentlich keinen Alkohol, ja, dann wurden einfach bisher keine guten Getränke entwickelt für Leute, die keinen Alkohol trinken. Weißt du, also ich will dir nicht deinen Schnaps absprechen, sondern ich will einfach nur einen geilen Drink, wenn ich keinen Alkohol trinke. Und darum geht es mir so ein bisschen, und ich glaube, wir nehmen jetzt halt erst Fahrt auf, ne? Also der Markt, den gibt es jetzt seit 2015, das sind jetzt 6 Jahre. Ja, und dann stell dir mal kurz vor, wo war alkoholfreies Bier früher mal, ja, und wo ist es jetzt? Ja, und wir können uns eigentlich über jeden neuen freuen, der irgendwie so eine Alternative auf den Markt bringt, weil jeder kann von dem Wissen von denen davor profitieren, und das, was da auf dem Markt, also an Produkten auf den Markt gebracht wurde, aber auch an Fehler so zur Vermarktung. Und ich glaube, das wird noch riesig viel Fahrt aufnehmen, weil einfach jedes Jahr kommen ja so viele neue dazu. Deswegen ist es eher aufregend und eine große Herausforderung, eine spannende Reise, die, glaube ich, noch vor uns ist im Bereich von alkoholfrei. Und wie findest du die BCB hier in dieser Location? Warst du vorher schon auf den Events? Klar, ne? Also wir alle kennen die Station, wir lieben die Station, und das ist ja immer so ein bisschen so, wenn du jetzt plötzlich aus deiner alten Heimat ausziehen musst, findest du erstmal nicht so geil. Und bis du mich gerade hierher geführt hast, wo wir jetzt hier sitzen, dachte ich so, ja, okay, ist halt eine Messe. Und jetzt denke ich so, boah, geiler Scheiß. Ja. Wie schön ist das hier, bitte? Mir fehlt jetzt gerade noch irgendwie, wir sitzen hier in der Sonne, Abendsonne. Ja, wir haben hier fantastisches Ambiente, wir haben hier wunderschöne Blümchen auf dem Tisch. Mir fehlt jetzt gerade leider noch der passende Drink. Und dann wäre es perfekt. Was für schönes Ambiente. Hätten wir uns einfach mitnehmen sollen, ne? Ja, Fehler, ne? Ja, nächstes Mal. Okay, und du schon sagst, okay, das Konzept ist etwas anders. Ihr habt ja so eine Youngster-Area quasi, wo so die neuen aufstrebenden Künstler und Creator so zusammen sind. Wie findest du den Bereich? Findest du das ein gutes Konzept oder so mitten in der Mitte eingebettet von den ganzen Themen und anderen Ausstellern? Ich finde es ganz spannend, dass du was fragst, weil es wurde ja sehr viel am Anfang über die BCB geredet jetzt dieses Jahr. Also ganz viele waren so, oh nee, und Messe und ja, dann vorgefertigte Stände, dann die einen sagen zu teuer. Und ich denke mir so, das erste Mal in meinem Leben kann ich mir einen BCB-Stand leisten als junges Startup. Ja, so davor habe ich gesehen, dass sich Startups Stände geteilt haben. Ja, genau. Ja, haben sich noch auf eine Mini-Fläche gequetscht. Ja, und jetzt denke ich mir so, ich habe Platz, ich kann meine Marke anständig repräsentieren und ja, es gibt vielleicht nur eine Handvoll von diesen Ständen, aber dafür gibt es halt die Möglichkeit, dass so eine breite Bandbreite an Unternehmen da sind. Das heißt, ja, junge, ältere, mittelalte, so, und ich finde, das ist dann eher eine gute Repräsentation der Branche. Deswegen, ich bin total zufrieden. Ich finde die Stände gut. Ich finde es eine total super Möglichkeit, weil auch wenn wir uns irgendwie selber einen Stand hätten bauen müssen, hätten wir uns nicht leisten können. Mhm. So, und für mich war es dieses Jahr tatsächlich, dass ich sage, so finanziell war es im Rahmen so für mich. Und ich habe sonst eher Preise im Hintergrund, im Kopf, Hinterkopf gehabt, wo ich dachte, so auf gar keinen Fall. Mhm. So, vielleicht wenn wir 5 oder 10 Jahre alt sind, aber nein, einfach nein. Also heißt es auch für dich, die BCB ist jetzt für ein anderes Klientel auch zugänglich? Also gerade wie du schon sagtest, auch Startups könnten sich jetzt Anführungszeichen auf Europas führende Cocktail- und Barmesse repräsentieren? Na, die waren vorher schon auch da, aber anders. Ich habe das Gefühl, denen ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Raum gegeben. Mhm. Die sind nicht so dazwischen gequetscht, weil sie halt aufgrund des Preises sich Stände teilen müssen, sondern die sind irgendwie gleichwertig zu etablierten großen Unternehmen, die einfach schon auch ein paar Jahre am Markt sind und dadurch auch ein bisschen mehr Kohle vielleicht haben, ne? Und das finde ich einfach spannend, weißt du, dass man so eine gleichwertige Bühne hat zu großen. Man sieht ja auch, dass viele Große sind auch gar nicht vertreten, ne? Die halt vorher ominöse, riesige Stände hatten, wo man quasi ja gar nicht dran vorbeikam. Und jetzt ist es meiner Meinung nach ein bisschen gerechter, weil die Stände sind ja quasi einheitlich, ne? Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich würde da jetzt noch keinen Schluss für generell ziehen. Ich glaube einfach gerade pandemiebedingt und mit Reisen sagen einfach viele noch, nee, ist nicht. Also bei uns ist auch, wir haben seit Pandemie, letztes Jahr März, ist das unser erstes so richtiges offizielles Event. Wir machen keine Events. Wir hatten einmal eine Verkostung im KDW und das war's. Ne? Und wir sind 1,5 Jahre alt, wir machen nichts. So, und deswegen kann ich das schon verstehen, dass die Großen auch nicht dabei sind, weil einfach noch viel von Corporate vorgegeben ist, dass die Leute nicht reisen dürfen. Es sind viele, sehr, sehr viele immer noch komplett im Homeoffice. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch so repräsentativ nächstes Jahr auch bleibt, ne? Dass irgendwie auch so ein Raum für junge Startups reserviert ist, dass die auch da sein können. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden die Großen auch wieder kommen. Okay. Ja. Für Leute, die jetzt nicht hier sind und dein Produkt nicht probieren können, wie kommt man deinem Produkt ran und was ist so die Kostenstruktur? Was muss ich mir vorstellen? Genau. Also Lauri kostet 24,90. Am Ende setzt man das genauso ein wie ein Gin. Das heißt, man bekommt 10 Drinks da draußen und kann sich leckere alkoholfreie Drinks mixen. Je nachdem, wo man ist, kriegt man Lauri auf jeden Fall immer über den Online-Shop. Wenn man jetzt irgendwie im kleinen Dorf in Brandenburg wohnt, ist das wahrscheinlich der schnellere Weg. Ansonsten ist ja natürlich auch immer toll, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Das heißt, in den Metropolregionen sind wir ein bisschen vertreten. Da kann man uns auch immer mal schreiben, hey, wo finde ich euch lokal? Dann schicken wir da einen netten Link raus. Super. Dann recht vielen Dank für das nette Interview. Vielen Dank. Tschüss. Ja, der Name ist ja recht interessant. Was hat's denn eigentlich mit dem Namen auf? Also, wie schön, dass du fragst mit dem Namen. Ja. Und zwar hat Lauri eine Bedeutung. Lauri ist abgeleitet vom chinesischen Wort Luori, was so viel heißt wie Sonnenuntergang. Weil, was Lauri macht, ist, dass wir eine alkoholfreie Alternative für den Moment ab Sonnenuntergang, ab Feierabend sind, wie jetzt gerade bei uns die Sonne untergeht, weil Leute, die keinen Alkohol trinken, die trinken 24 Stunden dasselbe, weil die trinken tagsüber ihre Wasser, ihre Schorlen, ihre Softdrinks und abends auch, weil es bisher keine anständige alkoholfreie Alternative gibt. Mit Lauri hast du endlich den Drink am Feierabend, okay, ab Sonnenuntergang. Ja, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Gerne. Ja, also auch tolle Person, muss man sagen. Wir haben ja vorher nochmal Lauri hier in Berlin nochmal zu besuchen. Das sollten wir unbedingt machen. Wir haben eh noch ein paar Besuchstermine offen, ja, die wir wahrnehmen müssen. Und ich bin gespannt. Also auf jeden Fall Marketing und Produkt sehr gut. Ich habe jetzt, genau, ich habe zwei Flaschen bestellt. Einmal die hier und habe noch eine bestellt, weil ich die verschenken wollte und habe es vergessen zu verschenken. Jetzt habe ich zwei. Naja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und gibt schlimmere, ja, Schicksale. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir ein Produkt, wir schwenken um, was ich nicht auf der Barkonvent bekommen habe, sondern was ich so mal mitgenommen habe, was mich interessiert hat, weil es eine Berliner Firma ist. Und ich dachte so als Einblick in den Bereich, was gibt es denn noch als alkoholfreie Rum-Alternativen, bin ich mal gespannt, was du mir jetzt hier ins Glas machst. Ja, das ist der sogenannte E-Sip. Oder EASIP geschrieben, aber EASIP, das geht, das Beispiel ist ja mit Easy, denke ich. Genau, Easy Sipping. Und genau, und steht hier Crafted in Germany, ja, from finest malt and barks. Und drunter steht Woods, ist das der Name? Oder? Genau, das ist die Sorte, die quasi eher in das etwas Holzige geht. Es gibt ein anderes Produkt von denen, das ist der alkoholfreie Gin. Der nennt sich Fields und was wir jetzt probieren werden, ist der Woods. Food Award, ja, 2020 als bester Newcomer. Ja, ist auch interessant, hat so ein bisschen so eine Zimtnote. Genau, das ist auch mit drin. Also hier, sie empfehlen auch, das zu trinken mit zum Beispiel mit Ginger Ale of Ice, garniert mit einer Orangenzeste. Haben wir jetzt nicht. Und eine Zimtschlange drin. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also unser Easy, also hier EA-Sip oder E-Sip ist malzig, erdig, holziger Geschmack. Also schon so ein bisschen auch kräftiger. Ein Gerstenmalzdestillat. Mit Malz, Eichenholz, rote Beete und Zimt. Aber haben wir nicht sogar noch, wir haben doch noch Ginger. Kannst du mal nochmal? Ich kann mal gucken. Ob ich meine, dass wir Ginger noch haben. Also Ginger Ale oder Ginger Beer, das ist ja der, wird man ja auch mit Ginger Beer. Denn das wäre jetzt, das gibt es ja von Mistelhain und das würde wirklich besser passen, vielleicht als jetzt der Tonic dazu. Also Tonic und Rum stelle ich mir jetzt schwierig vor. Aber es ist schon ein recht geschmacksintensives Produkt, also von daher wird sich das auch in einem Softdrink durchsetzen. Und das, ja, müsste man halt dann einfach probieren. Ginger Beer. Ah, wunderbar. Ja, das ist doch genau das, was wir wollen. Ach, das ist ja sogar noch der scharfe Ginger. Das ist gut. Ich glaube, das passt sehr gut dazu. Also, wir kommen zurück zu Aqua Monaco. Genau. Nur ganz kurz, ich habe es ja gesippt und bin dann aufgestanden. Mhm. Zum Schluss kommt richtig ein scharfer Aftertaste. Mhm. Ja. Also richtig so ein, eine gewisse Schärfe kommt raus, ja. Und deshalb passt, glaube ich, das Organic Ginger Beer mit Hot Peruvian Ginger von Aqua Monaco, glaube ich, ganz gut dazu. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, bin ich auch sehr gespannt. Ja, es ist halt ein bisschen süß mit, ja, 9,6, also 8,7 Zucker nur. Also müssen wir mal sehen, wie das passt. Aber ich, im Moment, erstmal nehmen wir den hier. 2 Zentimeter wieder. Man merkt, dass Mistelhain uns zu wenig schöne Produkte schickt, dass wir hier auf andere zurückgreifen müssen. Ich habe mich also ein bisschen in die Produkte verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind schöne Produkte. Weil die echt super schmecken, wenn sie, ja, jetzt natürlich noch einfacher zu besorgen sind. Ja, das ist so schade, dass es da immer nur die geringe Auswahl gibt. So, jetzt Aqua Monaco. So, schön. Sieht auch gut aus jetzt. Ja. Weil das natürlich auch so eine leicht dunkelgelbe Färbung hat, das Ginger Beer. Und ein bisschen schäumend. mussiert, sagen wir mal. Mussiert, ja. Und ja, es kommt jetzt auch gut. Der Geruch. Pass auf, wir machen es jetzt vollkommen. Ich habe, glaube ich, noch selbstgedruckte Orangenzesten hier. Warte mal. Okay, ja. Also der Geruch ist schon erstaunlich. Es hat da wirklich... Wollen wir ein Foto machen da unten für unsere... unser Instagram. Was dahinter? Ein Gesamtkunstwerk. Ich habe letztes Jahr noch so viele Orangen noch getrocknet. Mhm. Die habe ich hier mitgebracht. Und gucken wir mal, wenn es jetzt so schmeckt. Ja, es riecht jedenfalls schon mal fantastisch. Mm. Ja, das hat was. Ich bin ja sonst nicht so der Fan von Gingerbier. Aber hier, gerade die Schärfe dann auch noch vom Ginger, passt ideal. Ja. Ideal. Also ist jetzt quasi, was wir jetzt hier im Glas haben, ist ein Dark and Stormy quasi alkoholfrei. Wir müssen aber noch einen Schluck dazu tun. Mach mal. Weil ich finde, das Gingerbier ist ein bisschen zu stark durch. Okay. Genau, also ein ganz klassischer Highball, was wir jetzt hier haben. Oh ja. Oh, ist das klasse. Aber da könnt ihr mich dran gewöhnen. Das ist wirklich... Mm. Oh ja, stimmt. Ein bisschen einen Schluck mehr rein. Mhm. Ist wirklich geil. Also schmeckt wirklich Blindverkostung. Ja. Wer würde so sagen, ist ein Dark and Stormy, ein kräftiger, ja. Also auch kräftig, so ein richtig schöner, gereifter, holziger Rum. Mhm. Ja, sieht auch Dark and Stormy aus. Ja. Und man wird in der Blindverkostung nicht sagen, das ist alkoholfrei. Ja. Weil jetzt natürlich durch das Gingerbier nochmal so eine Schärfe dazu kommt. Genau. Und da hat man wirklich, denkt man, das ist scharfer Alkohol. Man denkt sogar, das ist halt sehr alkoholisch. Ja, ja. Weil es halt so ein bisschen brennt. Genau, genau. Und das, was brennt, ist nicht der Alkohol, sondern das Gingerbier. Mhm. Aber dann ist wieder, das ist jetzt auch der Vorteil von diesem Gingerbier, es ist nicht so aufdringlich. Also aufdringlich nach Ingwer schmeckt es nicht. Ja. Also es hat eine Schärfe durch den Ingwer, aber der Ingwer drängt sich nicht in den Vordergrund. Vordergrund sind diese Noten aus dem Isip, also genau. Zimt und es ist nicht nur Zimt, sondern es hat tatsächlich auch so eine Rumnote. Ja. Hat auch ein bisschen wieder durch Zimt natürlich. Mhm. So ein Weihnachtstouch. Ja, natürlich, klar. Das Ingwer, Zimt. Also wäre vielleicht auch ein probates Mittel bei Erkältungskrankheiten. Ja. Man kann ja auch ganz gut nutzen als warme Variante. Mhm. Das heißt quasi als Punsch, also quasi so ein Rum mit Tee Alternative, wo du halt natürlich jetzt hier auch alkoholfrei unterwegs sein kannst, kriegst aber trotzdem die Geschmäcker und Noten eines Rumpunsches. Ja, mir gut vorstellen. Ich habe mir verschiedene Glühweingewürze kommen lassen, zwar wieder von im Bremer Gewürzhandel, wo ich ab und zu ja mal einkaufe. Mhm. Und da gibt's einen Glühweingewürz, was eigentlich kein Glühweingewürz ist, sondern es ist ein verkappter Rooibos-Tee. Ah, okay. Und den kann man gut auch also allein trinken als Punsch. Mhm. Und da könnte man jetzt hier so einen Schluck Isip dazu tun. Ja. Das wäre gut. Ja. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, einen schwarzen Tee zu nehmen. Mhm. Was weiß ich? Auch. Einen schönen indischen Schwarztee Und dann, wie gesagt, den E-Sip dazu. Mhm. Und ja, kann man sich was in den Tee tun und hinter einen im Tee zu haben. Ja. Ja. Ein paar Zimtsterne dazu. Mhm. Und dann geht's los. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Nee, passt sehr gut. Ich finde es ein sehr interessantes Produkt. Ich finde, es schmeckt erstaunlich gut. Also ich habe jetzt... Es schmeckt wirklich wie ein Profi-Cocktail. Ja. Ne? Oder in diesem Fall natürlich ein Longdrink oder Highball. Ja, ich bin... Bin auch sehr begeistert. Sehr begeistert. Und der Easy blieb auch in der Preisklasse? Ich sag's dir gleich mal. Ich gerade mal... Let me... Kurz mal find it out for you. Wo ist er denn? Hier oben. Genau, direkt bestellen. Er kostet 23,90 die 0,5er Flasche, also 47,80 die Literflasche. Mhm. Ja, ist auch die Preisklasse. Das ist auch so die Preisding. Genau. Aber sehr schön. Ein sehr schönes Getränk und richtig gut mit dem Gingerbier. Aber das muss wirklich sein, glaube ich. Das ist die richtige Kombination. Ich finde, es ist schön, weil es schön herb ist. Es ist wirklich ein herber Rum, der sich nicht verstecken braucht. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht so zuckerlastig. Gut, das Gingerbier ist kein Zucker drin, es ist null Zucker drin. Null Zucker, ah ja. Mhm. Stimmt. Auch wieder alles null. 3 Kilokalorien. Ob man sich über die herkommt. Kein Fett, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, kein Eiweiß, kein Salz. Aber auch hier habe ich wieder so einen vielleicht doch einen mineralischen Geschmack. Ich weiß es nicht. Weniger ausgeprägt als bei dem anderen. Aber ja, interessant. Ja, auch Stevia drin, dann irgendwie so ganz, also noch. Ich glaube, diese. Gerstenmalz ist Gerstenmalz, genau, gemalzt, genau. Das ist genau, die hat so dieser gemalzte Zucker, der Zucker aus dem Gerstenmalz, aus dem. Ja, aber es ist destilliert, also es hat keine Kalorien mehr. Ja. Mhm. Ja, nicht schlecht. Also wirklich eine tolle Entdeckung. Auch eine schöne Flasche. Ja. Jetzt, ja, wie so ein Kolben. Genau. Oben. Ganz kurzer Hals, gell? Ganz kurzer Hals, ja, Kolben. Natürlich aufpassen, wenn so ein kurzer Hals ist, dass es wieder abbricht. Ja gut, das ist, glaube ich, eher bei den Kapselflaschen so, weil halt da auch dann eine gewisse Kraft halt gegen die Stellen. Ja, ja. Jetzt ist mit dem Schraubverschluss ja kein Problem. Das ist ein Schraubverschluss, ja. Der ging auch gut auf. Das macht Lust auf mehr, oder? Mhm. Ich auch gerade überlegt. Hab ich es ausgetrunken. Hast du noch ein bisschen Ginger noch da drin? Ja, sicher. Ja, gut, dann mach du mal nochmal einen Refill, bitte. Refill? Okay, dann Freihand. Ja, sowieso bitte. Ein bisschen mehr sein muss genau. Als 2 Zentiliter, sonst geht's nicht. So, ich gebe das Danke. Ganze Ginger, oder? Ja, kannst du nochmal. Mach die Operation noch. Ja, also trinken wir jetzt quasi unsere starken Stormy problemlos. Das nochmal pur probieren. Ich kann dich schon später nochmal nach Hause fahren, mit gutem Gewissen. Mhm. Der Beifahrer und Fahrer nicht alkoholisiert. Ja, wirklich klasse. Also auch schon in der puren Variante hat das eine gewisse Schärfe. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also die kommt erst ganz, ganz zum Schluss. Die kommt ganz zum Schluss, dadurch ist es nachhaltig. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Getränk, muss man wirklich sagen. Und jetzt natürlich durch dieses Gingerbier nochmal verstärkt diese Schärfe. Also richtig schön. Aber ich finde, es kommt auch diese gewisse holzige Note durch. Mhm. Ne? Das stimmt. Woods ist eine gute Bezeichnung. Mhm. Also ich finde, würde ich nicht wissen, dass es eine Rum-Alternative ist, kommt durch diese Holznote auch so ein bisschen dieser Whisky-Geschmack durch, gell? Das stimmt. Das ist eben Holznote und Gerste. Ja. Das natürlich auch. Genau. Ne? Barley, das ist eben tatsächlich genau der Grundstoff für Whisky. Mhm. Geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung. Also durch das Zimt kommt man wieder in Richtung Rum. Genau, ja. Aber das könnte man auch als Whisky-Ersatz trinken, genau. Und dann sagt man eben, ja, das ist halt ein Cocktail. Genau. Da ist halt eine Zimtstange drin. Genau, ja, genau. Und das kann man ja machen. Also, ach, könnte mir da auch gut so ein Manhattan oder sowas vorstellen. Ja, ja. Wo man halt den statt Whisky das nutzt, ja. Mhm. Mhm. Ja, ich denke schon, dass du da den durch diese Aromavielfalt, du problemlos die Cocktails, wo klassische Whisky-Cocktails sind, gegen das ersetzen kannst. Das ist, glaube ich, schon toll. Das geht gut. Das funktioniert super im Glas. Das macht wirklich Spaß. Ja. Ja, nee, muss ich wirklich sagen. Also außergewöhnlich gut. Ja. Also wirklich, ich bin ganz, ganz begeistert. Also die können das, ne? Die können das, muss man wirklich sagen. Ja. Ja. Wir sitzen hier in Berlin in der Mollstraße. Das heißt, kann man auch vorbeigehen und hier was kriegen. Ich habe das im Prenzlauer Berg in so einem, was ist denn das eigentlich für ein Laden gewesen? Gute Frage. Ja, die haben sich so auf solche speziellen Getränke aus Berlin spezialisiert. Und da habe ich das gekauft. Auch nur ein Impulskauf, weil ich gerade in der Nähe war. Und da sagte, okay, ich habe da reingeguckt und dachte mir so, sieht interessant aus. Und das war halt zu der Zeit, wo man gerade von der Barkonvent kam. Und da dachte ich mir, okay, gucke ich mal rein. Und haben auch Lauri da gehabt und andere Sachen. Und dann habe ich den gesehen, dachte mir so, aha, das ist interessant. Und habe auch den Gin da stehen sehen und dachte mir, na gut, jetzt Gin habe ich jetzt genug. Ich würde gerne mal was anderes probieren, habe halt den mitgenommen, einfach mal so aus Interesse. Ich habe nichts drüber vorher gelesen, es war wirklich ein Impulskauf. Und ja. Naja. Na, nicht schlecht, aber wirklich gut. Und weil da eben noch Zimt drin ist und es so weihnachtlich ist, würde ich den gar nicht mit Eis trinken, wie wir das jetzt gemacht haben. Und tatsächlich, wie so ein Manhattan, womöglich auch mit einer Kirsche drin, ein bisschen bitter, also Angostura oder sowas kommt da ja rein. Kann mir auch sehr gut vorstellen, da vielleicht ein bisschen Dubonnet oder so rein zu tun. Oh ja, das ist eine gute Variante. Ja. Und in der Hinsicht so eine Abwandlung von Manhattan. Wäre dann ein Parisien. Genau. Ja, wirklich klasse. Wirklich gut. Muss mal Eis ist gleich aufgelöst. Ja, ist aufgelöst. Warm. Komm mit durch. Ich mach gleich mal neues, schon mal in den Tiefkühler wieder rein, dass wir wieder. Ja, müssen wir machen. Wieder frisches Eis hast. Brauchen wir doch für solche Sachen und wir haben ja noch eine Folge vor uns. Ja. Ja, wollen wir mal teasern? Was haben wir vor in der kommenden Folge? Wir haben noch ein paar Punkte und ein paar Interviews geführt und ein paar Produkte, die jetzt nicht in die großen Kategorien, die wir heute oder die letzten Male besprochen haben, reingepasst haben. Wir haben noch einen Hard Seltzer. Genau. Interview auch. Kommt immer mehr. Ich sehe jetzt auch mittlerweile schon Plakatwerbung für Hard Seltzer. Also ich habe auch, war letztens im Getränke, sage ich jetzt nicht, was für einen Namen, hier in Berlin, ein relativ großer, der viele Filialen hat. Und da habe ich jetzt auch immer, es gibt jetzt ein relativ großes Regal bei mir mit der Hard Seltzer. Und scheinbar kommt es. Ja, also, sogar in einem großen Supermarkt mit K am Anfang, wo ich ungern kaufe, wo ich ja was für meine Mutter besorgen musste. Die wollte nun unbedingt das von da haben. Und da bin ich auf der Suche nach diesem Produkt auch durch die, ich weiß gar nicht, welche Abteilung das war. Das war, glaube ich, die Softdrink-Abteilung tatsächlich, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ja. Stimmt, ich wollte nämlich, für meine Mutter ist das kaufen, was ich normalerweise nicht mehr kaufe, nämlich Bottled Water. Und vorne an dem Regal, wo, also gegenüber vom Wasser, wurden halt so andere Softdrinks verkauft. Und da stand ein großer Aufsteller mit Hard-Seltzer. Also erstaunlich. Meiner Ansicht nach die falsche Stelle. Aber sie werden sicher was dabei gedacht haben. Und das war jetzt nicht der von Coca-Cola, sondern irgend so ein anderes Produkt. So, jetzt machen wir nochmal Manhattan-mäßig. Also, mach nochmal rein. Ich habe leider keinen Angostura hier. Kein Bitter? Ne, kein Bitter. Habe ich nicht. Doch, ich habe noch Bitter von meinem Vetter da, oder? Ja, könnte sein. Guck doch mal ich schnell. Ich guck mal auch bitte von meinen Vettern. Manhattan ist ja ein Signature-Drink, den es schon sehr lange gibt. Aus New York, wie der Name sagt. Aus dem sogenannten Manhattan Club. Da war das der Signature-Drink. Und der besteht eben aus Whisky, Bourbon in der Regel, aber eigentlich auch kanadischer Whisky, weil in der Prohibition gab es keinen Bourbon. Und da musste man Ersatz beschaffen. Da wurde halt kanadischer Whisky genommen. Bitter dann eben, Angostura oder sowas. Also muss halt irgendwas in der Art von bitter drin sein. Gibt es inzwischen auch verschiedene Varianten. Und dann eben die Kirsche. Ich habe den das erste Mal getrunken. Man glaubt es kaum. Nicht in Manhattan, aber gefühlt wie in Manhattan. Eben in der Bar, in irgendeiner Bar im, weiß nicht, 45. Stock oder so in San Francisco. Also von daher passt es. Und in irgendeinem Hochhaus. Und da fühlte ich mich so an Manhattan erinnert, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Manhattan. Und der Barmann war ganz begeistert, weil er irgendwie einen Ostküstenhintergrund hatte. Und dass ich dann eben so ein Ostküstengetränk bestellte, kam gut an. Leider kein Bitter von meinem Vetter da. Ich würde mich mal bei ihm beschweren, ja, dass er uns mal hier nochmal ein Bitter bereitstellt. Ja, ja, ich trinke es jetzt pur. Aber man kann sich das gut vorstellen, jetzt ohne Eis. Es hat halt diesen schon winterlich warmen Geschmack. Ja, genau, richtig für die Jahreszeit. Jetzt wird es ja auch in Berlin am Wochenende wieder noch mehr winterlich. Ah ja. 3 Grad, soll wieder schneien. Ja, von mir aus. Das stört mich jetzt auch nicht, aber... Nee, stört mich auch nicht. Ich mache halt dann Homeoffice. Und ja, sehr schön. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Mhm. Aber dass wir da gar nichts haben. Ja, es ist, wir haben viele andere Sachen, aber genau. Ja, das, was man braucht. So ein paar Bar-Basics müssen wir wieder anschaffen. Ja, ja, aber das ist wirklich, also gerade durch diesen leicht brennenden Nachgeschmack, ja, ist das toll. Ganz tolles Getränk. Also haben wir wirklich von der Dramaturgie sehr schön hinbekommen. Es wurde immer außergewöhnlicher, ja, eigentlich. Ja. Also ich meine, die sind alle gut, die Getränke. Ich will jetzt nicht sagen, sie wurden immer besser, aber sie wurden halt immer außergewöhnlicher, ja, in der Hinsicht. Ja. Was ist dein Favorit? Also, ich muss sagen, Lauri als Gin-Alternative spitzenmäßig. Ja, das als, stimmt. Als Gegenzug, stimmt, muss ich sagen, vogelfrei von der anderen, sage ich mal, Perspektive des Gins gesprochen, super. Mhm. Nona, den ich so gut fand, den June auf der Barkonvent, muss ich sagen, fand ich jetzt heute nicht mehr so geil. Mhm. Obwohl er trotzdem gut ist, aber ich fand jetzt im Vergleich zu den anderen beiden, ja, okay. Ja. Also ich glaube auch, dass der... Der ist gut, aber wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt an Wert kriege bei Lauri und bei Vogelfrei und da jetzt dann, muss ich dann wirklich die 10 Euro extra zahlen für, wo ich sagen muss, finde ich den Geschmack jetzt nicht so viel besser oder interessanter. E-Sip finde ich natürlich auch jetzt auch für mich auch das erste Mal. Das ist toll. Muss ich sagen, toll. Das ist einfach, da kannst du rumtrinken, ohne rumzutrinken. Ja. Und wie gesagt, eben auch als Whisky-Ersatz, es ist eben, das mit dem Rum kommt ja, ja, hab ich mal verschluckt, kommt ja vor allen Dingen durch die Zimtnoten. Ja, ja. Und da könnte man sich ja vorstellen, dass man in seinen Whisky-Cocktail auch eine Zimtstange rein kann. Ja, ja. Ja, doch, also. Es hat eben diese holzige Note durch die Baumrinde. Deshalb, also es ist natürlich jetzt nicht Whisky in dem Sinne, ne? Aber es ist Whisky ähnlich und passt meiner Ansicht nach gut in einen alkoholfreien Manhattan. Wenn dann das, und man schmeckt sogar schon die Kirsche durch. Also es ist wirklich ein tolles Getränk. Also ich weiß das, was ich jetzt alles bestellen muss. Da muss man, geht man auch zum Produzenten, um das zu bestellen? Oder? Das Gute ist, dass du heute diese Flasche gewonnen hast, weil ich habe aus weiser Voraussicht schon mal zwei gekauft. Ja, dann ist alles gut. Ja, zu Hause habe ich natürlich bitter in jeder Geschmacksrichtung. Ja. Und dann werde ich dann heute nochmal nachlegen. Nochmal nachlegen, ja. Also der Manhattan kommt heute Abend noch ja, über mich. Kirsche habe ich nicht. Ja. Naja, man kann nicht alles sagen. Richtig. Ich gehe spät hier und sage, ich brauche eine Kirsche. Genau. Kann missverstanden werden. Kann missverstanden werden. Ja, genau. Ja, das werden die nicht gutieren. Ja, aber gut. Ja, also wir haben noch einiges zu entdecken vor uns. Wir haben noch einiges zu entdecken, genau. Wir haben ein bisschen geteasert. Und ja, also das bleibt interessant. Ja. Und wie gesagt, die Sachen, die wir heute hatten, können wir wirklich rundheraus empfehlen. Und auch mit gutem Gewissen. Kein Alkohol, eben wenig Zucker. In diesen Produkten war ja gar keiner, in Lahori genau. Und in Isip, aber natürlich. Nona, ein bisschen was, aber es war es auch. Aber natürlich im Tonic. Ja. Gut, kann man mal gucken. Also wirklich guten zuckerfreien Tonic habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Ich auch noch nicht. Also die großen Marken haben natürlich auch was zuckerfreies, aber das schmeckt nicht. Also bei Bitter Lemon, bei Ginger Ale, muss ich sagen, habe ich eine gute. Mhm. Also ich muss sagen, da finde ich das vom großen Marktführer wirklich schmeckt mir gut. Mhm. Also habe ich schon öfters gemacht, nutze ich auch ganz gerne. Mhm. Was anderes habe ich noch nicht probiert. Ein Ginger Beer natürlich, zuckerfrei, wäre natürlich nochmal eine coole Sache. Ja. Wenn ihr vielleicht Empfehlungen habt, ihr da draußen, ja, genau. Gerne. Genau, ja. Also wir sind da offen. Ja, den Zuckerkonsum würde ich nämlich wirklich immer mal wieder ein bisschen einschränken, weil man doch, also überall ist Zucker drin. Ich habe ja jetzt auch Pizza gebacken und da ist es dann auch, habe den im Rezept vorgesehenen Zucker schon reduziert, geht wahrscheinlich auch ganz ohne, aber wenn man dann Passata drauf macht und so, ohne Zucker geht's halt nicht. Und das ist, deshalb sollte man, weil man sowieso schon genug Zucker zu sich nimmt, dann nochmal diese großen Mengen Zucker vielleicht doch reduzieren. Ja, ja. Also natürlich die ideale Kombination, so ein Isip mit einem zuckerfreien Ginger Ale wäre natürlich richtig cool. Ja, richtig Ginger gut. Beer. Ja. Ja, das wäre richtig gut. Ja, schauen wir mal. Auch noch so ein Thema. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank auch für eventuelle Kommentare. Genau. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Genau, finde ich auch. Dankeschön. Ja. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.